Alle schon fertig. Kommen der Bär. Das geht nicht besser. Ich bin bei Massaker eingegangen. Ich bin ein Spargel. Das ist der Notgroschen. Wenn nichts mehr geht, gehe ich zu Karl. Aber es ist schöner Raum. Ja, sehr schön. Können auch Fenster aufmachen. Vielleicht da hinten. Ja, das letzte. Aber die Luft. Kommt noch wer, ja? Ja, Prakasche. Die fliegen alle heute Abend rein. Lufthansa am Abend. Ich hätte auch so spät gebucht. Ja, ja. Herzschrittmacher? Er hat gerade seinen Herzschrittmacher ausgemacht. Andere machen ihr Handy aus, er macht seinen Herzschrittmacher aus. Wir werden nachsitzen. Ah, so. Hier. Da, wo der Yoga. Ja. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss, wo ist die Toilette? Ja. Rechts rum. Wenn man nicht so weit laufen will. Na gut. Alles alte Hasen hier. Das hört sich gut an, ne? Hesen. Osterhasen. Wir brauchen noch Salz. Fühlt man sich gleich wie zu Hause, ne? Wenn man die Hühner kackern hört. Du musst nicht merken, Karl. Das ist Ara Dortea. Rühreier. So, Tine hat sich alles gemerkt, was sie fragen sollte. Ja. Was wird ja. Ja. Alles, alle da, die schon alles ausgefragt haben. Nee. Na gut, so, wer fängt an? Wer hat die erste Lalit ausgetrocknet? Nee, das nicht. Diese Dialoge hören ja nicht auf, selbst wenn eine Zeitspanne dazwischen ist. Du redest immer mit mir. Ich rede immer mit dir, ja. Und da kommen tolle Fragen. Wenn ich kaum sitze hier, dann sind sie wirklich erstmal weg. Aber so in dem Zeitraum, so morgens nach dem Aufwachen, da sind, Mensch, das wäre doch mal, das ist doch eine Frage. Du hast immer so ein Diktiergerät an dem Eingang. Nee, das wäre dann ein bisschen. Sag ihr es doch einfach, die Frage. Die schläft nicht, das geht nicht, das kann ich dann nicht. Was ist das denn? Das ist neu, aber. Das ist also, wenn ich dir jetzt sage, du merkst dir das Lokal, dann ich sag dir. Ja, das wäre da noch eine gute, interessante Verbindung daraus kommen. Genau. Merk dir mal was für mich. Aber ich bleib dran. Also du bleibst dran. Kannst du mal kurz einschlafen und wach werden? Ja, das kann. War ja so eine Technik. Kurz einschlafen, wach werden und was dir dann in den Sinn fällt. Kommt. Fällt oder kommt? Kommt, ne? Closer. Wenn dieses Ich illusionär ist, dann. Das brauchst du mal einen, der das benennt als illusionär. Okay. Was dann? Das ist, ich weiß es ja. Das sucht etwas, das möchte was haben, aber wenn das selbst die Illusion ist, dann kann ja aus einer Illusion nie etwas anderes als Illusion. Nein, eine Illusion sucht immer eine Illusion. Selbst wenn es die als wahr, real oder absolut bezeichnet. Die Idee von wahr ist Illusion. Oder wie? Alles schon zu spät. Dann, das ist dann ja schon die... Ja, alles schon passiert, können wir wieder... War jetzt eine Wachwerdefrage. Ja. Egal, ob das, dieses Ich sich bewusst ist, dass es eine Illusion ist. Es kann trotzdem nicht aufhören, irgendwas zu suchen, zu finden. Und aber ja. Ja, ist gut. Feuer ist einfach. Da soll dann was rauskommen. Also da soll dann eine Frage, das fängt ja schon gut an. Wo soll was rauskommen? Naja, es kollabiert in sich selber. Wenn ich die Frage stelle, in dem Moment, du guckst dann nur ein bisschen zurück, dann... Plumpst da alles in sich? Ja. Ja. Muss dann mal ein Bild vor mir aufhängen, da, bevor du, wenn du aufwachst. Warum gibt es diese Bilder eigentlich? Diese Porträts, die man sich beim Aufwachen schon mal anguckt, damit man die Fragen gleich wieder in den Traum schickt. Geht doch dahin. Im Angesicht dessen sagt man. Aber es hilft auch nichts. Ne? Tja, hat noch einer eine Frage dazu? Wozu? Das wollte ich gerade wissen. Wir sind ja noch gar nicht zur Frage gekommen, habe ich so das Gefühl. Vorspiel. Ja, wenn der Fragende schon gar nicht weiß, was er fragen will. Dann soll der antworten, mal was draus machen. Ja, dann wartet man noch ein bisschen, bis es klarer formuliert ist. Bis es sich in dir klarer zeigt. Klarer? Bis sich klarer zeigt. Wenn Lalit weg ist und klarer kommt. Dann entstehen aber richtig Fragen. Bei Clara. Ja, wenn Clara in dir wach wird, dann pass auf. Dann gibt es Fragen. Also gut, warten wir ein bisschen. Eine Chance? Brauchst dich jetzt nicht entschuldigen. Du hast immer Schuld. Weißt du doch. Das ist schon, ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Was soll ich denn machen? Ich bin doch von Natur aus dumm. Jetzt will ich schlau werden, das ist noch dümmer. Oder wie? Trinken wir erstmal einen. Und. Tja. Na gut. Gehen wir zum nächsten. Hörst du uns also auf, nach Fragen zu suchen? Du weißt, warum ich Fragen brauche. Damit du loslegen kannst. Damit sich die Ente zeigt. Ja. Wie kann ich sonst schießen? Die Alternative ist ja, die Enten alle beiseite zu lassen und eben sich hinzustrecken und... Dann gehe ich nach Hause und gucke Fernsehen. Ich bin zum Schießen hier. Okay. Ihr seid nämlich alle zum Schießen. Nicht zum Hinlegen. Was sollen wir mit den Legehühnern machen? Und das ist ja auch toll, dir in so einem Zustand der Aufmerksamkeit einfach was? Ohne Fragen da zu sein. Sag ja, dann, wo gucke ich Fernsehen? Aber dann brauche ich mich hier nicht hinsetzen. Da brauchen wir doch keine besonderen Umstände für, um besonders Aufmerksamkeit einen Film zu gucken. Oder einfach nur einen Fernseher angucken, der aus ist. Ne, dies ist Talkshow. Eigentlich der einzige Sinn, das ist, man eben redet und das, was passiert und Fragen und Antwort, aber da ist etwas ununterbrochen, was gar keine Stille braucht. Und der Rest, der jetzt, das kann ich auch noch zu Hause irgendwo sitzen und einfach still sein. Dies ist eigentlich eine Übung, dass das, was du bist, nicht gestört werden kann, durch keine blöde Antwort und keine blöde Frage überhaupt berührt werden kann. Das ist die Übung hier. Meditation des Sprechens ohne irgendeine Intention, dass was bei rauskommt. Aber das, was du gerade versucht hast, ist ja schon wieder was Besonderes. In einer Situation der Aufmerksamkeit verweilen und dann ruhig sein können. In einer besonderen Aufmerksamkeit. Und das finde ich scheiße. Da will Christian nicht mehr mitmachen, das hat so lange nicht gemacht. Nee, das ist dann immer so was Besonderes. Das hatte ich jetzt auch wieder in Holland und in San Diego, diese ganz besonderen, wo du dann den Raum fühlen kannst in der Stille und das ganze Zeug. Und wenn ich da überhaupt ein hilft mir. So dieses besondere Aufmerksamkeitsübungs irgendwas und dann sitzt da einer und der tut so, als wenn er da immer drin verweilen könnte und die anderen könnten dann auch rein da kommen, weil in seiner Präsenz dann es für sie einfacher wäre, in den Raum einzutreten, der Präsenz, des reinen Gewahrseins. Ich habe es mir richtig gegeben. Ohne erst angenehm. Ich glaube, recht in San Diego war ich bei jedem so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie so anderthalb Stunden, habe ich mir richtig mal angeguckt. So ihre Lectures, ihre Vorträge richtig gehalten. So. Mehr als eine Stunde dann Vortrag, wo sie herkommen, ihre Tradition und Ding. Und dann haben sie 10 Minuten Frage-Antwort zugelassen oder irgendwas. Das war herrlich. Auch haben über diesen Raum geredet und dann was auch immer. Gewahrsein, Schulung. War interessant. Jetzt lassen wir die mal arbeiten. Okay, der Intellekt darf verwendet werden, damit Entenbuch. Da war einer da, ich hatte eine Diskussion, hatte ich mit so einem Pärchen, so einem Mathematikerpärchen, die über Mathematik und Chaostheorie und alles Physiker und Ding. Und dann hat er mir so die Zeitachse, dass die anders läuft, dass der Zeitpfeil nicht nach vorne geht, sondern nach hinten geht, weil die Zukunft auf einen zukommt und nicht umgekehrt, weil die Zeit muss eigentlich von vorne kommen und nach hinten weggehen. Das war jetzt das neueste Ding, weil die meisten denken, die Zeit geht in die Richtung. Genau das Umgekehrte. Dann war einer dabei, der nur um das Gewahrsein sagte, ja, guck, das ist doch alles nur Gehirn, das ist doch alles nur Meter, tralala. Immer wenn ich dich berühre, das ist doch was viel Wahres. Und ich sage, hau ab hier. Wir haben gerade hier eine sexuelle Abhandlung. Wir vibrieren gerade im Herzen auf einer intellektuellen, mathematischen Funktion ausgerichtet. Und das ist viel interessanter als dein Hand berührt meine Hand. Das sage, du bist ja ganz schön faschistisch und beurteilst ganz schön und du denkst, dass wo du, was du als Verstand bezeichnest oder Hirn, wäre dann, ich glaube, du hast mehr, also trennst mehr mit deinem Gefühl Scheiß, als wir, die sich in einer Frequenz von sogenannten Intellektuellen, was auch immer, austauschen. Wo Herz sich halt in der Frequenz unterhält und nicht in irgendeiner unteren, emotionalen oder irgendetwas. Das ist nichts. Das eine hat mit, das ist alles nur verschiedene Levels oder Vibrationen von dem, was du bist, was eben Energie oder Herze, wie es sich eben berührt oder überhaupt austauscht. Aber da jetzt eine Hierarchie aufzubauen, was besser wäre oder was schlechter wäre, da fängt Faschismus an. Das habe ich auch gesagt, du bist der reine Faschist mit deinem Gefühl Scheiß. Ja, gut. Und die Mathematik, die waren richtig dann am Aufblühen. Das sind auch richtig, weil die sehen dann, wie Herz auch funktionieren kann. Weil sie sonst immer sich verteidigen mussten gegen diese Gefühlsaffen da, die dann, wie sagen, ihr seid alles nur Gehirnakrobaten und wir sind die wahren irgendwas. Wir sind ja viel mehr nah am Herzen oder in der Nähe vom Herzen und ihr seid ja alle schon so weit entfernt. Ja, wer nah am Herzen ist, der. Naja, gut. Also in der Richtung. Also wer unterscheidet das, was jetzt so oder so wäre? Die Erfahrung ist nur unterschiedliche. Ja, ist nur, aber das, was erfährt und das, was erfahren wird, erfährt sich anders, das ist alles. Aber die Qualität ist nicht anders. Es sind zum Beispiel andere Hirnareale, die aktiviert sind. Das muss man auch nicht bewerten, aber es sind andere. Ja, anders ist doch gut. Aber es ist ja deshalb nicht, das eine ist nicht schlechter als das andere. Das sage ich auch nicht. Aber wenn ich hier sitze und dir zuhöre, dann ist es schon manchmal so, als hätte ich die Wahl, wirklich in eine nicht denkende Aufmerksamkeitsgehenweise, wie ich die nennen soll, oder den Intellekt auf Fragen einzuschieben. Du hast keine Wahl, das ereignet sich. Kommt mir das nur so vor? Ja, das ereignet sich. Mhm. Ja, das ist so eine Gabel und manchmal geht das in die Richtung, manchmal in die Richtung. Du kannst gar nicht entscheiden, welcher Sache, ob du dann in diesen Raum reingehst oder dann dich in die Vibration des Interaktiven dazu wählst. Und sollte ich auch nicht steuern? Das kannst du gar nicht steuern. Probier doch einfach. Macht ja auch nichts. Seh schon zu spät. Schon wenn es sich entschieden hat, denkst du hinterher, ich habe mich entschieden. Schon zu spät. Gar keinen. Wer soll denn da das steuern, ob er sich dann einlässt oder nicht einlässt? Wer kann denn wollen, was er will in dem Moment? Du fängst schon an mit der Verwirrung. Ja, darum gehst du ja in den Raum rein, weil ich dich so verwirre, dass du gar kein Halten hast. Da entsteht eine Haltlosigkeit, dass man durch Reden erzeugen kann. Eine äußerst angenehme Haltlosigkeit. Ja, aber das ist halt auch nicht, aber nicht deine Entscheidung, ob die Haltlosigkeit dann ereignet oder ob du dich für sie entscheidest. Wenn du dich für sie entscheiden würdest, könntest du dich ganz automatisch jeden Tag die ganze Zeit dafür entscheiden. Was nicht schlecht wäre. Weil es dann angenehmer wäre. Ja. Ja, aber kannst es nicht. Weil nee. Indem du dich dafür entscheidest, bist du schon nicht, kannst du nicht drin sein. Und indem du willst, kriegst du nicht. Also wo du den Wunsch schon nicht wünschen möchtest, ist der Wunsch immer präsent. Also auch, dass du nicht dich einlassen willst oder etwas, ist ja schon einlassen. Aber hier wirst du einfach totgeredet, ganz automatisch und das ist dann eins angenehm. Also wenn du in dem Moment bist du die Abwesenheit in der Anwesenheit und die ist nicht schlecht. Es ändert sich gar nichts, aber es wechselt einfach deine Wahrnehmung wechselt von der Anwesenheit zu einer Abwesenheitserfahrung. Und die Abwesenheitserfahrung in der Anwesenheit ist immer angenehmer als das Umgekehrte. Also wenn man anwesend ist, ist in der Anwesenheit. Da ist man ständig in dieser Relativitäts, mehr oder weniger, quantitativen Störung. Aber die Abwesenheit kann nicht gestört werden von irgendeiner Anwesenheit. Dann ist da in der Anwesenheit passiert etwas, aber die Abwesenheit ist wie diese Leinwand, die nie gestört wird. Alles Projektion, alles nur Vibration von Sprechen, von irgendwelchen Ereignissen, die aber die Abwesenheit nie stört. Und man einfach drin verweilen möchte. Ja, aber in dem Moment, in dem man drin verweilen möchte, ist man wieder raus. Richtig. Das ist der Dumme, das Scheiß dabei. Man geht automatisch rein, aber in dem Moment, wo man drin verweilen will, ist man wieder raus. Und darum meistens rede ich so lange und rede meistens die ganze Zeit, weil solange ich rede, kannst du darin verweilen, weil in dem Moment bist du still. Genau, also rede du nur. Ja, weil dafür brauche ich ja Fragen. Doch, dann erzähl doch einfach von dem Kongress. Ja, manche wollen immer, dass ich nur das Telefonbuch, den Namen aufsage. dann würde ich mich überhaupt langweilen, das klappt nicht. Also, Spaß muss sein. Ne, Christa? Ja. Christa ist meine, die mehrheitliche Aussicht, die ich immer genießen kann. Bedingt sich das? Christa kann die Augen zumachen und verschwinden. Nee, von daher, es gibt halt, das ist das Einfache, darum kommen die meisten, bei denen es dann eben so funktioniert, kommen zu mir, weil solange ich rede, und die hören sich auch manchmal tagelang oder jeden Tag ein paar Stunden die Talks an, und weil solange sie die Talks hören, sind sie weg. Die Abwesenheit der Anwesenheit, da ist irgendwie so ein Paradox entsteht. Da ist eine Anwesenheit, aber keiner ist anwesend. Also dann bist du in du erfährst dich als Abwesenheit in der Anwesenheit, dieses Paradox. Und das ist nicht so unangenehm. Und da kenne ich viele, die das jeden Tag halt, solange wie sie können, machen. Ja. Und dann kommen sie natürlich wieder raus. Ja. On the hook. On the hook. Dr. Hook and the Medicine Man. Ne, manche beschweren sich, dass das wie eine Droge wäre auch oder irgendwas. Das ist gar nicht Ding, aber was soll ich machen? Würde das dann irgendwo hinführen? Würde das dann eine Art Gewohnheit werden, in der sich dann was stabilisiert oder? Der Pralli hat das mal einen Punkt gebracht, Pralli mal gefragt, warum kommst du immer noch da? Also ich keine Fragen mehr. Lange ist mir Ding, was soll das? Ja, desto mehr ich mich dem, also diese Frequenz, was immer das bedeutet, diese Abwesenheit, desto mehr werde ich nüchtern. Dann stellt sich mehr und mehr eine Nüchternheit ein. So eine Nüchternheitszelle, die man lange, so viele Konzepte, wie viele Tendenzen man hat, da kommt keiner mehr hoch. Und indem man dieser Nüchternheitszelle ist, nüchtert man mehr oder mehr scheinbar. Ein scheinbarer Prozess von mehr nüchtern werden. Mehr ist nicht. Also so eine Nacktheit, die dann übrig bleibt. Weil die Nacktheit ist dann eher, du wendelst einfach von dieser Anwesenheit, artifiziellen Anwesenheits, was auch immer, Tanz, zu der unendlichen Anwesenheit der Abwesenheit. Ist das die Leerheit? Ich will das gar nicht, es ist nicht die Abwesenheit in der Anwesenheit, es ist also das Formlose in der Form, kannst du es nennen. Mhm. Was auch immer, Leerheit. Die Leere in der Fülle, oder nenn es, was du willst, aber es ist zumindest etwas, was ununterbrochen ist. Und was nicht berührt werden kann von irgendeiner Projektion in der Anwesenheit von sensationellen Ereignissen. Was in sich immer friedlich ist. Da ist immer ein Frieden. Ramana nennt es da diese Urton, der ständig da ist. Diese Yoni oder was immer, der in indischen Musik, dieser Om-Ton, der ständig präsent ist, aber gar nicht präsent ist. Den hört gar keiner, weil der dieser Ton bist. Und ohne dieser Abwesenheitston wäre gar keine Anwesenheitston von Verschiedenheit da. Also ohne die Präsenz, die du bist, gibt es gar keine traumsensationellen Erfahrungen. Das sind alles Bewusstseinserscheinungen. Das hier, ja. Aber das ist keine Erscheinung. Das. Du kannst also die Wahrnehmung an sich nennen. Diese Abwesenheit, in der dann die ganzen Anwesenheiten, der Anwesende und alle seine Tänze mit dieser ganzen, was auch immer, traumtänzerischen Sachen passieren, kann nur sein, weil diese Abwesenheit ist. Was ist die Wahrnehmung an sich? Keiner weiß, was es ist. Aber ohne Wahrnehmung gibt es kein Wahrnehmen. Der Wahrnehmende ist schon Teil des Tanzes. Der Wahrnehmer, das Wahrnehmen, das Wahrgenommene ist das, der Tanz von Energie. Aber dass da ein Tanz von Energie sein kann, muss erstmal das sein, was du bist. Das wäre dann die Abwesenheit. damit eine Anwesenheit sein kann, muss, ist erst die Abwesenheit. Und jede Nacht gehst du dann also, von, wenn du auf die andere Seite gehst, bist du die Anwesenheit in der Abwesenheit. Also aus der Abwesenheit wird eine Anwesenheit in der Abwesenheit. Aber du veränderst dich damit nicht. Oder daran hast du keine Erinnerung. Also hier bist du gerade in deiner Natur die Abwesenheit in der Anwesenheit. Und jede Nacht bist du die Anwesenheit in der Abwesenheit. Aber dadurch ändert sich nicht deine Natur. Also ohne die Abwesenheit der Abwesenheit in der Abwesenheit einer Erfahrung gäbe es gar keine Erfahrung von Abwesenheit. Und hier, damit eine Erfahrung von Anwesenheit sein kann, muss die Abwesenheit der Anwesenheit sein. Das hört sich jetzt sehr artifiziell an, oder das hört abstrakt. Sich nicht so begreifend an. Es soll es ja nicht begreifen, es soll es ja nur das sein, was das ist. Und darum, ich kann es jetzt in Worte fassen, aber das kannst du leichter vergessen, weil ich kann dir der einzige Hinweis ist, sei, was du nicht sein kannst. Das wäre die Abwesenheit. In dieser Abwesenheit. Du kannst, damit überhaupt eine Anwesenheit sein kann, musst du sein. Vor dem Seienden, der ist oder nicht ist. Ist das, was Sein ist, als Basis. Ist das, was du auch Solid Block of Existence nennst? Nee, das ist wieder... Sag was dazu, bitte. Das ist, wenn Vara Brahman wach wird und im Augenblick die ganze Manifestation des Allmöglichen schafft. Allein im Wachsein gibt es nichts Geschaffenes. Da ist der Schöpfer, der Schöpfen und Geschöpfte in einem Augenblick alles da, was sein kann. Das ist der solide Block der Manifestation oder des Seins. Und dann die Phänomene, die scheinbar nacheinander sich entfalten? Das ist der Traum von Zeit. Und die sind alle enthalten? Die sind immer, jetzt und immer da. Jeder Moment ist in deiner Natur jetzt und immer da. Also wenn das absolute Potenzial von Sein, was Parabrahman, absolute Träume, ist, wach wird, ist schon vor dem Wachwerden alles da. Und dann, wenn er wach wird, ist in einem Augenblick alles da. Also es ist nie etwas geschaffen worden, weil es schon da ist, in seiner Potenz, in Parabrahman, wenn Brahman zu Brahman wach wird, ist schon das Ganze, alles perfekt. Jeder Moment ist schon geträumt. Alles, jedes Wort ist gesagt, jede Möglichkeit schon passiert. Und von da an gibt es nichts mehr zu ändern. Es hat nie etwas gegeben, was jemals einer getan hat, weil es gibt ein Traumtun und ein Traumhandeln, aber es ist nie etwas passiert. Also es ist schon alles da, warum kann nichts mehr kommen und nicht mehr gehen? Beim Kommen kommt nichts, beim Gehen geht nichts. Das ist das berühmte Jetzt und immer da. Kein Kommen im Kommen, kein Gehen im Gehen. Aber das auch zu wissen, bringt auch nichts. So. Was du nicht sein kannst, ist halt das, was der Brahman in seiner Natur ist. Weil auch ohne die Idee von Brahma ist Brahma. Also damit überhaupt ein Wachsein erfahren werden kann, muss halt das sein, was auch ohne Wachsein ist. Du bist halt mit und ohne, das ist alles. Und damit überhaupt dein Fragen dann wach werden kann, damit überhaupt Fragen und Antworten sein kann, musst du das sein. Und das ist für das gibt, das kann nie Konsequenzen für etwas, was passiert. Konsequenzen gibt es nur im Traum. Also im Kommen und Gehen, wo Geburt und Tod ist, das ganze Traum. Wo im Geboren werden nicht geboren wird, im Sterben nicht stirbt und das ganze Traumgespenst stattfindet. Aber in dem, was du bist, gibt es nie das, was Kommen und Gehen bedeutet. Also für deine Natur kommt nichts beim Kommen, beim Gehen geht nichts. Das ist, wenn überhaupt wesentlich. Und das, was du bist, kennt keine Konsequenzen für sich. Kennt keine Konsequenzen? Das kennt sich nun immer selbst. Und weil es sich selbst nicht kennt, gibt es auch keinen, der Konsequenzen haben könnte. Es gibt kein Haben da. Es gibt nur das Sein, aber kein Haben. Also wenn es kein Haben denn gibt, also der lebt, mein Leben kennt, mein Sein, gibt es auch keinen, der Konsequenzen haben kann. Also nur in dem Phantom des Seienden gibt es dann Konsequenzen in seinem Sein. Für sich. Du fährst mal wieder mit der Bürste durch meine Gehirnwindungen. Ja. Jetzt wirst du gebürstet. Wenn man eine innere Bürste. Ja, das nennt man Synapsenpflege. Oder rohrfrei. Von Spinnweben befreien. Ja, aber es hängt, man hängt so, es hängt immer alles so voll mit voll, so viel, was sagen wir, Geschichten und Spinnereien, ne? Da ist ja die ganze Spinnerei. Man, dann kommt man wieder zu mir und da kommen einmal bürsten. Bitte einmal bürsten. Einmal fegen. Einmal vollbürsten. Jetzt wird er abgebürstet. Dann geht man wieder nach Hause und bis man wieder die Spinnerei, dann kommt man wieder, wenn die Konzepte wieder los wird. Also ich bin Schornsteinfeger. Ist dir das nicht so blöd? Dann könnte ich. Das ist, von vornherein war mir das so blöd, aber was soll ich machen? Kann sich ja keiner wünschen. Sinnlose Aufgabe hier. Man bürstet einmal kurz, dann geht es wieder weg für ein paar Wochen, ein paar Monate, kommt wieder die gleiche Spinnerei wieder genauso da. Dafür gibt es keinen Namen mehr. Und wenn es bei einem jetzt, wenn ich einen bürste, der würde es auch halten, dann gibt es bestimmt 1000 andere, die davon sich hinsetzen können und bürsten. Also ich muss einfach Spaß am Bürsten haben, sonst geht es nicht. Ja. Doch, das. Ja, wenn ich jetzt keinen Spaß am Reden hätte und keine als ekstatische Empfindung des Sprechens und auch da wäre, dann könnte ich es gar nicht tun. Dann gäbe es gar keine Chance, dass ich das überhaupt in der Zeit tun könnte. Wenn ich also keinen Spaß hätte, mir selbst zuzuhören und immer wieder zuzuhören, weil es immer sehr frisch und neu ist, also wenn es nicht eine Art Lebendigkeit in sich hätte, könnte ich es gar nicht selbst ertragen, mir selbstständig überhaupt zuzuhören. Das wäre der Wahnsinn. Ich würde mich schon erschießen. Hätte mich schon erschossen. Ja. Und das ist, das kann man nicht faken dann. Es kostet dich keine Kraft und du spürst was Lebendiges. Ich spüre es nicht, ich bin das. Ich bin das Lebendige geworden in dem Moment. Und es ist immer wieder frisch, weil ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das schon mal gesagt habe. Für alle, die denken, das hat er schon mal. Ich hab nie ein Wort wiederholt. Noch nie. Das glaubt mir keiner. Ich habe noch nie einen Satz wiederholt. Noch nie. Ist immer eine kleine andere Nuance drin. Immer wieder wie eine Schneeflocke, die in ihrer Kleinigkeit anders ist. Und in der Frequenz ein bisschen verschieden. Das ist immer Wahnsinn. Und manchmal ist von daher, das Reden macht, nee, die anderen Umstände sind vielleicht ermüdend. Aber nicht das Reden, ja, das war noch nicht. Auf dieselbe Frage antwortest du jedes Mal anders. Das hast du schon mitgekriegt. Das haben wir nicht gemerkt. Das war mir doch mal. Ja, darum, wenn ich jetzt in St. Jürgen habe gesehen, die machen, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Konferenzen im Jahr, gehen da und so Fishermen. Die gehen dann, um ihre neuen Zuhörer zu fischen, da irgendwo. Präsentieren sich. Die kriegen ja kein Geld dafür. Für die Konferenz. Man kriegt vorher irgendwas, wenn man seine Seminare oder so, Workshop vorher, kriegt man die Partnerin davon, von den Organisatoren, das sind die Geld verdienen. Normal ist das eine Werbeveranstaltung für sogenannte Rainbow-Fest, was Ganzes. Nur, die kriegen alle kein Geld dafür. Die machen es alle umsonst. Nur höchstens das Hotel bezahlt und Zugfahrt. Naja. Und dann haben sie ihre Lectures da und präsentieren sich und wollen dann gehen auf Fisch fangen. Das war gut zu sehen, weil ich wusste immer, was so war, aber ich habe es nie mitgekriegt, ich habe es ja nie gesehen. Ich war ja nie in solchen Veranstaltungen. Was soll das denn? Ich bin erstaunlich. Und dann haben sie mich in San Diego als Letzten genommen, weil der Messier wusste, wenn ich vorher dazwischen war. Feierabend. So ein Laden dicht. Das war echt verwunderlich. Die meisten nach einer Stunde waren die ganze Saal da mit 200 Leuten oder mit Energie. Dann in den letzten Fragen, da war so ein bisschen Ding. Und dann, als ich dann so anderthalb Stunden, da wollte keiner gehen und jeder war Ding und dann konnten sie die ganze Nacht, da mussten sie vom Museum kommen und wir müssen jetzt aufhören, wir haben kein Ding da. Ja, von daher war es lustig, mal so einen Unterschied zu machen. Der Feger. Naja, aber ich werde es nicht nochmal machen. Vergessen. Doch, das weiß ich, glaube ich. Die in Dorn, die hatten ja das Mut, dass ich das erste aufgetreten bin. Ich werde mal hören, dass er später erzählt. Da waren so ein Indische vom Maharashi-Yogi. Die wollen ja, der jetzt alles in Indien gehört, von den ganzen Universitäten, der saß da, einer von denen, so ein Inder. Der hat da gesessen. Der wusste gar nicht, soll ich jetzt gehen? Er hat gerutscht da und Ding und so. Der ist jetzt richtig heißer Stuhl geworden. Und ich sage, ich spreche ja immer sehr, so Bloody Mountain da in Tirol. Und Scheiße. Bloody Ramana Banana. Da rutscht. Das wollen sie einmal reden haben. Und haben sich die Enten auch gezeigt, oder nicht? Ja, ja. Schön. Fragen da. Kannte ja keiner. Na gut. Ne, Tina? Tina hat mich gewarnt vorher. Geh nicht hin. Ich hab nicht gehört. Warum nicht? Ja, wegen Tathagata und Isaac und den ganzen anderen Meistern da. Das ist ja das Schlimme. Wenn sie mal nicht so harmlos wären. Da gibt es jetzt von Rupert Spiro, es gibt einige von diesen Jean Klein da, diesen Ableger der Franzosen, und jetzt einige von ihm abgelegt wurden. Da hat schon eine Sister Core. Schwesterliche Schnarchen. Na gut. So, ran an den Feind. Sag mal über die Competition. Tja, noch was. Von da hinten nach. Ne? Ist ja gelandet. Erstmal landen. Ja. Erste Mal geflogen. Das ist echt. Das ist schon was. Von wo? Von Frankfurt? Tarn. Auch mit Kotzer. Rein. Ist schon ein Erlebnis. Ne? Und das erste Mal dann gleich mit rein. Ey. Du gibst es. Also es gibt schon was Angenehmeres. Aber von jetzt an wird alles, was du demnächst fliegst, angenehmer sein. Also wenn du das jetzt schon okay gefunden hast, dann ist alles andere wirklich dein Himmelbett. Nee, ist gut. Das nennen sie Frankfurt, aber ist 50 Kilometer weiter. Also. Ja, aber sonst geht's, sonst alles okay. Ja, absolut. Ja, ich bin schaukelig. Ja, aber das kann überall passieren. Aber das erste Mal geflogen, das ist schon verwunderlich. iPhone damit mal. Aber das wird. Nee. Dann sind wir das Klo. Und dann da vorne. Und dann ist Klo, zack, hinten wir nur das Fälle, dann sei der Weg, ich muss so weit. Ich sage, ja, so groß ist das Flugzeug gerne. Bleib doch, für mich ist es. Ich weiß nicht, ob ich ankomme. Und dann sind sie panisch, weil sie war kurz vorm Lande anrufen. Ich sitze dann auf dem Klo und dann sage ich, das ist schön, das ist fällig. Raus, raus, raus. Und ja, es hat auch noch gereicht. Ja, man sieht es ja. Ja. Naja. Und sonst irgendwelche? Ja, Moment, alles gut, wunderbar. Ja. Ich meine, sonst irgendwelche Fragen oder irgendwas. Gerade nicht mehr. Aber wenn was ist. Ja. Wir freuen sich einmal. Nicht schüchtern. Ich meine, es ist doch Wahnsinn, wenn du das so sagst, dieser Block von Existenz und jede kleine Pipifax. Relativitätssituation, das ist alles schon da und auch die Sätze, die du sagst, wenn du eine kleine Nuance von einem anderen O sagst, dann ist es wieder das neu. Ist alles, und alles ist neu, verfahren. Immer wieder neu. Ja, obwohl du schon tausend, unendliche Male schon mal erlebt hast, ist immer wieder neu, weil das, was du bist, hat gar keine Erinnerung. Ja, aber dieses Gefühl von Evolution oder dass es halt immer wieder was Neues ist, das ist ja alles in diesem Block von Existenz. Nee, es ist noch niemals was Neues. Man weiß gar nicht, ob es neu oder alt ist. Es ist einfach nur. Also, das kann man es auch sagen. Ja. Wunder. Also, wenn man wüsste, dass was Neues ist, damit man weiß, was das Neue ist, muss man ja schon wissen, was Altes ist. Ja, gut, also, es ist einfach ein Ding. Es ist einfach immer. Ja. Da war jetzt in Dorn aber auch einer, der sagt, ja, aber wenn ich jetzt davon erwacht werde, ich halt realisiere, dass das alles so ist und so, und bei mir dann das Suchen aufhört, ich sage, das wird nie aufhören, das kann in deiner Figur vielleicht möglicherweise, wenn du Wunder und Glück hast, aufhören durch irgendeinen Umstand. Aber was ist mit deinem Nachbarn, den du nicht magst? Was hat uns der Quantenphysiker gerade eine halbe Stunde vorher erzählt, dass das Partikel hier und da in der Natur nicht verschieden ist und dein Nachbar in der Natur nicht verschieden ist von dem, was du bist? Und wenn bei dir das vielleicht aufhören könnte, was ist mit deinem Nachbarn? Mit allen anderen? Ich sage, nimm es nicht so persönlich. Dann gehe ich immer nach Byron Bay in Australien, gibt dann die halben Papajis, da sagen, I called off the search, I'm not seeking anymore. Ich sage, ja, fuck yourself. Halber Papaji ist schön, ja. Halber Papaji. Ja. Das ist also quasi dieses Suche mit dem Eimer da erleuchtet und da hört die Suche auf. Ja, und das für den Moment da so ist und dann entscheidet das Bewusstsein in der nächsten Inkarnation ist es wieder ganz anders. Nein, das ist die nächste. Dein Nachbar ist ja immer noch das, was du bist. Mhm. Wenn, dann hört es in dir auf, aber was macht dein Nachbar damit? Ja, das passt. Mhm. Also, dann reden Sie mal von Einheit, die Sachen, das Oneness-Ding da, aber dein Nachbar zählt nicht. Ja, irgendwo hört der Spaß auf. Das ist ja der Abend. Das ist ja nicht meine Einheit. Das ist ja seine Einheit oder seine Zweiheit. Das ist ja der Rückschlagwurf. Ja. Bis dahin vollkommen egolos, alles eins. Aber nee, jetzt ist Stopp. Da aus. Stopp. Pech gehabt. Also das ist die Idee toll. Von dem weiter. Das ist Quatsch. Es geht gar nicht weiter. Die Suche hört nie auf. Die hat nie angefangen, die hört auch nicht auf, weil das Bewusstsein wird immer nach sich suchen. Und wenn es gerade mal in der Figur aufhört, was macht man mit dem Nachbarn, wo es weitergeht? Ist das ein anderes Bewusstsein? Nee. Also, das Bewusstsein wird immer suchen. Gut. Da gibt es einen Finder, da habe ich Isaac auch gesagt. Bei dir, du jetzt ein Finder bist. Der einzige Finder. Der einzige Finder und die anderen haben alles verloren. Nee, so beim Pfadfinder, ne? Ja, was ich ist? Ich sage ja immer nur, dass alles eine Erfahrung ist für einen und dass man halt sein Nervensystem beruhigen kann. Ja, und dann beruhigt es sich bei dir und dein Nachbar geht in die Psychiatrie dafür. Weil du für ihn so ruhig geworden bist. Weil er sich im Vergleich zu dir so unwohl fühlt. Ich habe mal Leuchten neben mir, ich glaube, ich werde verrückt. Ja, ist so. Und du sagst praktisch, dass es sich dann immer in Yin und Yang, in diesem Hellen und Dunkel, dass es sich immer, oder dass es keine Weiterentwicklung gibt. Es geht gar nicht ins Yin und Yang, es ist immer das Yin und das Yang. Ja, es geht gar nicht hin und her. Wo sollst du hin? Es ist das Dao. Das Dao zeigt sich als Yin und Yang. Genau. Aber nicht, dass da einer ins Yin und Yang spaziert. Nein, das ist noch schöner. Yin und Yang ausgleicht, ist man halt Meister über irgendwas. Ja, dann kann man in den Sack hauen. Ja. Das ist ein Meister des Yin und Yangs. Wow. Was? Man kriegt nie die Waage hin. Nee, man kann höchstens als Waage geboren sein. Frag mal die Waage, ob alles in Waage ist. Die Waage antwortet nie. Auch immer ein Außenstehender sagt, guck mal dir, es ist Waage, ist aber in Waage heute. Waage. Waage ist nicht. So, du hast eine... Ach, ich denke wieder vor, es kam irgendwie Stichwort Nachbar. Nachbar. Die Zeugen Jehovas, die kümmern sich um die Nachbarn. Ja. Und macht erst kaum zu Wort gekommen. Ich hab eine Stunde mit dem geredet und dann hinterher war ich. Da wusste ich nicht mehr weiter. Ja. Weil man der Volkserlebnis für mich, weil normalerweise, wenn ich so einfach erzähle, anders als bei dir, weil hier lachen sie alle, ich mache immer alle wütend. Scheiße, ich will eine persönliche Beziehung, beziehe ich mich raus und so, aber der hat mir mal zugehört, das fand ich nicht. Der muss. Der muss. Sein Auftrag von Jehova. Telefonumfrage, haben Sie mal 3 Minuten Zeit? Ich mag die auch, ich mag die auch. Ich höre den zwar nicht zu, aber. Ja, ja. Ja, pass auf, sonst stehst du in der Reihe an der Straße mit dem Ding da. Wachet auf, es ist später als ihr denkt. Der Wachturm. Nee, diese Idee von Bodhisattva, das ganze Ding. Diese egozentrische Sache, die da ständig läuft in allen, bei mir hört es auf und das ist das Einzige, was mich interessiert oder so. Ja, soll ihm ja auch. Aber er soll mich da mir nicht einreden, dass das irgendwie aufhören kann für das Bewusstsein, dass es zur Ruhe kommen kann. Und diese buddhistische Motivation, so lange weiterzumachen, auch wiedergeboren zu werden, bis noch das letzte lebende Wesen erleuchtet ist, ja, die kümmern sich auch um die Nachbarn. Also. Ja, ich kümmere mich um die Nachbarn. Bar. Gehe ich lieber in die Nachbar. Ja, was rede ich denn überhaupt? Mit wem rede ich denn jetzt? Hallo Nachbar. Macht's gut, Nachbar. Nein, wenn ich hier eine Intention, wenn ich wirklich eine Aufgabe hätte, dann würde ich sehr müde sein, von Beginn. Also wenn ich jetzt wirklich der Buddhist wäre, der das letzte Seins 40 und noch wach werden lassen muss, oder Gott. Ja, aber da steckt doch, wenn ich das recht verstehe, die Erkenntnis drin, die die Quantenphysik belegt, dass jedes Teilchen und jede Welle miteinander verbunden sind. Ja, weil dann weiß man auch, dass es nie passieren wird. Mhm. Wie soll das passieren? Wenn alles in der Unendlichkeitsschleife steckt. Dass alles immer da ist und dass beim Kommen nichts kommt, beim Gehen nichts geht. Und wann soll dann irgendwann das letzte Wesen dann nochmal wach sein? Dann, was dann erwacht wird, das schläft hinten wieder ein, oder was? Für eine Logik. Ja, das ist so. Weil das, was wach wird, schläft noch wieder ein. Das ist die Natur des Wachwerdens. Dafür muss vorher erstmal einen geben, der schläft. Und der schläft, der wach wird, schläft bestimmt noch wieder ein. Egal, wie lange es dauert. Also, so viel Fuß. Der prägt dir einen Traum. Oder erwacht. Ja, das war auch der Vorredner, der Organisator, dann sagt ja, dass jetzt so viele Leute finden, die wollen machen, müssen dann mal ihre Werbesache da sich jetzt interessieren. Und die Zeit ist jetzt reif für irgendwelche Dinge und alle, ja, und alle fühlen sich dann wohl und wir sind alles Partikel. Jede unsere Bewegung hat eine Auswirkung auf das Ganze. Und wenn wir jetzt hier in unseren Schwingungen sie uns auf das einstellen, dann wird das auch auf die ganze Umgebung, diese ganze scheiß TM-Trilogie, die überall mitschwingt dann, obwohl es gar nicht verrückt, ne? Jeder denkt, er ist dann effektiv und ist jetzt berufen, die Welt zu verbessern und für das Wachwerden des Bewusstseins, das transformiert sich in Gott, Gott. Das ist wirklich mal, es war schon mal gut, dass ich das mal gesehen habe. Ich habe es mir immer so vorgestellt. Jetzt weiß ich, dass ich recht habe. Geht mir auch nicht besser dabei, aber. Und ich kann ja auch nicht dafür, ne? Das ist ja dann auch. Klar können wir was dafür. Auch, die machen das, ich mach das. Jetzt will sie wieder. Aber es ist beruhigend. Wir sind doch auch dumm. Wir sind doch anderen dumm. Habe ich auch gesagt. Ihr seid im Moment, ihr seid die Absolutheit an sich, aber in eurer Natur auch absolutes Wissen, aber im Moment seid ihr die absolute Doofheit hier. Da gibt es keinen dazwischen. Da eine Frau dabei, ja du Dummchen. Wie kann man das sonst sagen? Hey stupid. Du fand dich noch nicht so gut? Das musst du aber lachen dann. Das ist das Schlimme, bei mir müssen sie mal hinterher lachen. Ich weiß nicht, warum wir das nicht persönlich nehmen. Wäre doch mal lustig. Dass wir böse werden. Bei ihr alten Hängenbleiber hier. Ich sage das Gleiche, was ich sonst auch. Ihr habt nichts. Ihr seid doch die Allerletzten hier. Was wollt ihr überhaupt? Zum Schluss. Nee, gleich am Anfang. Achso, gleich am Anfang. Ich hab's, fünf sind auch gleich gegangen. Oh ja. Ja, ja, die haben gleich aufgestanden und dachten, das ist jetzt nicht unsere Frequenz, die wir uns jetzt erwarten. Weil davor waren zwei Stunden von dem Einreden und dem Reden und dann dieser Physiker, der Lecture und alle waren schon am Einschlafen halt. Und dann setze ich da. Hallo, wach! So. Mir ist da gerade, das ist die Ersten, werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Nein, das, die Übersetzung ist anders. Okay. Die Übersetzung ist, das Erste wird das Letzte sein, das Letzte das Erste. Es ist nicht die Letzten und die. Es ist das Erste und das Letzte. Das Erste ist auch das Letzte, was du erfährst. Aber vor dem Ersten und nach dem Letzten und während bist du das, was du bist. Und das Erste ist die Erfahrung von Gewahrsein und das Letzte ist die Erfahrung von Gewahrsein. Aber du bist halt vor und jenseits und während das, was du bist. Aber natürlich in der Bibel muss die Ersten, weil das soll ja eine persönliche Ansprache sein zu den Gläubigen oder zu denen, die sich angesprochen fühlen sollten, wenn man den gleich, du wirst das Erste, du bist das Erste und du bist auch das Letzte. Obwohl das ja auch schon so in die Richtung klingt, also du kannst noch so viel tun, um der Erste zu werden, nützt dir auch nichts, du bist ja dann doch der Letzte. So könnte man es ja auch sehen. Du kannst es sehen, wie du möchtest. Du bist halt das Letzte. Schon fast abfallen. Ob dir das passt oder nicht, du bist das Letzte. Das braucht dir gar nicht passen. Meistens, wenn du das Erste sein willst, bist du das Letzte. Aber muss man sich gar nicht für anstrengen, man ist automatisch das Letzte. Na. Gut, gut. Oder schlecht, schlecht. Kalalit, jetzt kommt was aus der. Das wird immer ruhiger. Beruhigt sich schon, schade. Ja, bitte. Wir haben die ersten fünf Minuten nicht richtig ausgenutzt. Gleich rein. Aber ich muss sagen, dieser Jeff Foster, der war doch interessiert dann, weil der hat mich vorher in San Diego da getroffen und da hat er darüber geredet, über die Depression, depressed und so, dass das übrig bleibt und dann. Dieser Ozean von Mitgefühl bedeutet ein Ozean von Mitgefühl von Discomfort im Englischen oder unangenehm. Mhm. Dass das nicht gehen wird. Das Einzige, der wegfallen könnte, der da drin sich aufhält. Also the sufferer can drop, but the ocean of suffering will remain. Und da hat er, ja, da war er am meisten interessiert, das, weil er es auch ähnlich erfährt. Ich sage, ja, genau das. Und da sagt er, da redet kein Mensch drüber. Ich sage, ja, aber das ist das Wesentliche. Du denkst immer, dass das Leid hört auf oder das Leid voller Form oder die Unangenehme, aber das wird immer da sein. Das Einzige, was gehen kann, ist der, der darunter leidet. Weil du leidest nur darunter, weil du dir vorstellst, dass es aufhören muss für dich. Und aufhören könnte. Weil das lässt dich ein Leider sein, unter dem Leid. Aber das Leid wird nicht aufhören. Mit so vielen Leiter, so viel Leut. Also der absolute Ausweg allein aus dem ist einfach die Erkenntnis, dass es nie aufhört. In dem hört das Interesse auf. Also die Selbsterkenntnis wäre das zu sein, was sich realisiert. Und es wird sich mehr realisieren in Unangenehmlichkeit. Das ist eigentlich immer unangenehm. Jede Erfahrung ist unangenehm. Du kannst es nie angenehm. Es ist nie angenehm genug. Es wird nie angenehm genug sein. Und wenn es mal angenehm ist, wird es nicht halten. Es ist alles temporär. Also auch das Angenehme ist unangenehm. Es ist immer unangenehm. Ich kann dir nicht sagen, was das macht, aber wenn ich das jetzt so ein paar Tage hintereinander höre, es ist unangenehm, es ist nichts anderes, es ist falsch, es ist verkehrt. Und dann fällt das Un weg und nur noch angenehm bleibt übrig. Weiß ich nicht. Ja, nee. Das Un nicht mehr. Angenehm. Angenehm Lalit. Lalit. Leid hört nicht auf, also littig. Gehe ich nach Lüttich, littig und littig, oder bin ich lalittig? Lalala. Ja, das ist halt das Unerträglichste, was keiner eigentlich immer vermeiden möchte. Die Unerträglichkeit des Seins auch, ist nicht die Leichtigkeit, sondern auch die Unerträglichkeit, dass Leid nie aufhört. Und wenn du das so sagst, das zuerst immer gleich erstmal am Anfang der Widerstand. Aber wenn du das jeden Tag und immer wieder diesen Song sagst. Nein, wenn du da rein hörst, wenn du die Erfahrung machst, dass da Frieden drin ist, der in der Erwartung, dass es aufhört, nie da ist, weil das ist Krieg. Frieden ist da, wenn es Frieden nie geben wird. Das ist mein Blöde. Das ist das Paradox. Dass also, wenn du erkennst, es wird nie Harmonie sein, ist Harmonie. Das kannst du nicht, dass durch keine Erfahrung der Frieden geschaffen werden kann und dass den Frieden, den man schaffen kann, ein Scheißfrieden ist, auch wieder gehen wird. Auf einmal da ein Frieden ist, der du bist, aber der durch keine Erfahrung gebracht oder genommen werden kann. Aber allein die Idee, dass Frieden sein kann, also kommen kann oder Frieden der Welt sein kann, dass das Krieg bedeutet. Ständiger Krieg. Und da du ein Krieger bist, dann auch die Buddhisten, die gut denken oder das Mind oder No-Mind, das Ganze, alles Krieg bedeutet. Immer Krieg um Frieden. Also Krieg und um den Frieden. Nicht Krieg und Frieden, sondern Krieg um Frieden. Also was ist mit dem Frieden? Das ist das Paradox, dass du nicht intellektuell oder verstehen, dass durch Verstehen nicht kommt. Dass Wissen kein Verstehen braucht und durch kein Verstehen Wissen kommen wird. Dass Wissen nie sein wird und nie durch ein Verstehen entstehen kann. Genau wie Frieden nicht kommen kann. Durch irgendeine, was auch immer, harmonische Situation in der Welt, die dann, dass alles total fragil ist und zerstörbar ist im nächsten Moment und nichts hält, was es verspricht. Super. Und wenn du das wirklich immer mehr, weil das ist die Ernüchterungszelle, in der du ansteckst. Die Nüchternheit immer mehr ist, dass du mehr und mehr siehst, ja, ist, ja, ja. Das ist unausgesprochene Ja übrig bleibt. Ja, ja. Wenn man niemals ausspricht. Ein scheinbarer Prozess, der aber kein Prozess ist, weil der Frieden, der du bist, war immer schon da. Aber du warst halt besoffen von irgendwelchen Scheißideen da vorne. Trunken von Konzepten, von Konditionierung. Trunken von Verliebtheit in phänomenal, was auch immer, Sensationen. Und diese Nüchternheitszelle halt, naja. Du hast gerade gesagt, jede Erfahrung ist Leiden. So, ich so gerade im Geist, was der eine vorerzählt, in der Wohnmannschaft wohnt, die italienische Union, die was war, mit der das sein würde, die ich hätte wohl die Existenzgrundlage brauchen. Ich hoffe. Aber davon abgesehen, also ich selbst habe auch, glaube ich, immer noch mal so die Illusion, dass es so auch manchmal schöne Erfahrungen gibt. Mhm. Ja, aber weil es Schöne gibt, gibt es Schlechte und damit die Schönen genauso leidvoll wie die Leidvollen. Das eine bedingt das andere. Moment habe ich immer noch wieder bei der Illusion, alles ist jetzt günstig und einfach. Ja, in dem Moment, beim orgastisches irgendwas und dann. Wie beim Sex. Eine Sekunde Orgasmus, dafür 5 Stunden Arbeit. Ja, es ist immer nur so die Hoffnung, dass das mehr werden könnte. Genau. Dass du dem die Sekunde auf 5 Stunden und die Arbeit auf eine Sekunde kriegst. Ja, oder dass ich mehr von dieser Arbeit mache und irgendwie diese ganzen Visionen wegfallen, dass dann auch das Leiden wegfällt. Ja, ja. Hau rein. Steig nicht an. Aber dann, wenn du es dann möglicherweise teilweise geschafft hast, wird die Angst immer größer werden, dass du es wieder verlieren kannst. Also kannst du gar nicht genießen. Ja, intellektuell weiß ich das und trotzdem stelle ich fest, dass immer wieder die Sehnsucht ist immer da. Davon rede ich ja. Die Sehnsucht wird nicht aufhören. Also die Suche nach das Bewusstsein in der Sehnsucht nach sich selbst, nach Frieden, wird immer weitermachen. Auch wenn es in dem einen Fall wirklich dann möglich ist, mehr oder weniger beruhigt, aber es wird nie weg sein. Aber das Bewusstsein in allen anderen, in der ganzen Universum, wird immer weiter suchen. Die Sehnsucht wird doch deshalb nicht aufhören, weil in einem irgendwie sich das ein bisschen beruhigt hat. Im Englischen ist es schön, das ist dann selfish. Nur auf das eine hier. Das interessiert mich die Welt, das interessiert mich überhaupt alles andere. Hauptsache, ich habe ein kleines orgastisches Tralala. Das nennt man Selfish. Da versucht man, sich selber Fisch zu verkaufen, der stinkt. Schöne Erklärung. Ja, Selfish. Verkauft man Fisch, ja. Verkauft man Fisch. Und der stinkt sowieso. Von vornherein. Also man denkt, man könnte glücklich sein, aber damit verkauft man sich so einen stinkenden Fisch, nämlich ein stinkendes Konzept. Dass man glücklich werden kann. Es ist doch schon, stinkt doch schon, die Scheiße. Das bedeutet doch, dass wenn man glücklich werden kann, dass man jetzt immer unglücklich ist. Allein die Idee, dass man glücklich werden kann, das ist doch allein schon das Unglück, in dem man steckt. Allein die Idee von Glück ist doch schon Unheil. Dass irgendwann mal heil werden könnte, ist so das Unheil, indem man dann sich Heil Hitler ruft. Das ist das Verrückte. Desto mehr du glücklich sein lässt, desto mehr bestätigst du den Unglücklichen. Desto mehr du es geschafft hast, desto mehr denkst du, du bist erwacht und du vielleicht erleuchtet, desto mehr bestätigst du, dass es da immer noch einen gibt, der es braucht. Das beißt sich immer selbst in den Schwanz. Immer. Auch das, was keinen Schwanz hat. Schwänzelt man darum. Schule schwänzen. Warum sagt man seine Schule schwänzen? Macht man denn mit dem Schwanz? Schule schwänzen. Deutsche Sprache. Es wird heute Schule geschwänzt. Das sind so die, die nach Indien gegangen sind, Eierschaukeln. Haben die Arbeit in Deutschland geschwänzt. Haben sie mal gesagt, der ist nach Indien, der lässt nur seine Eierschaukeln. In Goa oder so. Ja, Christian, ja. Meister der Schaukler. Naja. Aber es war, ich habe es auch wieder probiert, habe den ganzen 250 Leuten da gesagt, ihr werdet alle nicht glücklich, ihr werdet alles nicht schaffen, ihr seid da gar nicht fähig zu irgendetwas. Aber die Stimmung war auf einmal super. Ich bin immer wieder fasziniert, dass es wirkt. Verrückt. So ein paar ältere Damen, die da saßen, die haben vorher so. Also scheinbar doch, wenn man ihnen sagt, wie es ist, freut sich das Wesen. Mhm. Eine komische Sache. Endlich wird man nicht verarscht. Ja, da ist auf einmal, öffnet sich der ganze, alles öffnet sich und freut sich, weil einer nicht irgendwas von dir will, dass du glücklich sein sollst. Oder mehr präsent oder mehr gewahr oder irgendetwas. Da ist einer, der sagt, du bist das Allerletzte sowieso. Also, und es wird eine Zeit dauern. Und wenn du dich nicht über dich selbst freust, wird kein anderer sich über dich freuen. Du bist eben der Arsch, den du nie wolltest, aber. Ja, früher, das sollte man einfach nur arbeiten. Und jetzt soll man auch immer noch an sich selber arbeiten. Ja, ab und zu macht immer Spaß. Ich weiß nicht. Aber manchmal reizt es immer. Komm, Orchester. Och. An sich selber arbeiten. Ja. Abarbeiten. Auf der Galeere. Der Galeere des Seins. Muss man rudern und rudern und rudern. Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn man sich dann hochgearbeitet hat, wird man der Trommler, der den Takt angeht. Aber man bleibt auf der Galeere. Auch als Captain bleibt man auf der Galeere. Und denkt immer, man hat es geschafft, man ist jetzt Captain. Oh. Das war aber lustig. Schöne Aussicht, ja. Man hat sich vom Unterdeck zum Oberdeck. Der Decker. Unterdeck zum Oberdeck. Der Depper zum Depp. Der Captain Depp. Johnny Depp. Deppendorf. Ich glaube, muss ich immer lachen, wenn der Deppendorf aus Berlin berichtet. Das ist Christas Freudenstunde. Wir schalten nach Berlin zu Ulrich Deppendorf. Im Hauptstadtstudio in Berlin. Ein Depp berichtet über alle anderen Deppen. So. Nur einer, der glücklich werden möchte. Also ich genieße immer noch das Gefühl, so nicht mehr glücklich sein zu müssen. Ja. Das war echt lange da. Das ist echt anstrengend. Die ganzen Familienstellen. Ja. Energiearbeit und Reiki und was das alles ist. Ach, ich muss das alles gar nicht. Ich muss nicht glücklich sein. Ja, das ist, da ist, sofort ist man ganz schön happy. Ich muss gar nicht glücklich sein. Das ist dann Hans im Glück, der braucht es gar nicht. Hänschen hat alles verloren. Ja, bei dem Dornbach, da die ganze Stände waren mit Connection, die ganzen Zeitschriften und die ganzen holländischen Einsicht oder das da in Connection und dann überall standen die ganzen, was man alles zu tun hat. Alle Werbefeiern. Super. Die nächsten Trends. Was gibt's denn als nächstes? Oder kamen sie über was Altes hoch? Im Moment, glaube ich, gibt es alles. Von Reiki bis TM. Und das ist auch so trickreich, weil das muss ja immer irgendwie weitergehen. Wenn man dieses Leben aufgearbeitet hat, dann kommt die vergangenen Leben. Ja, und dann muss man das aufarbeiten, noch aufarbeiten. Ja, muss ja irgendwas reinkommen. Das Geschäft muss weitergehen. Aber. Spaß macht. Ablassbriefe war aber schon da. Das sind andere Arten von Ablassbriefen. Mhm. Wenn du nicht 10 Ave Maria, sondern 10 Gewahrseinsübungen im buddhistischen Zentrum hinter dir hast, dann haben sich 5 Ameisen wieder erleuchtet, haben wir wieder ein paar Beings auf die höhere Stufe gehoben. Heute haben wir wieder echt zu. Die Fliege, die da rum, die hat bestimmt auch was abgekriegt. Mit unserem positiven Dasein hier. Die flog auf einmal so lebendig rum. Ich stelle einen Rosenkranz, eine Maler. Das war nur die Werkzeuge wechseln. Oder die Vibratoren. Die Farbe des Vibrators ändert sich. Und vielleicht schichtet sich das auch nur um, also ein paar wandern ab. Aus den Kirchen und dafür werden es dann bei Satsang und der ESO-Szene mehr. Aber insgesamt wahrscheinlich bleibt, so. Bleibt die Dummheit gleich. Ja. Man verändert nur die Gottheiten. Alles ist Käse, wenn es Schichtkäse ist. Eine war auch da, die sagt ja, wieso Gott, ist doch eine Frau. Ich sage, ja, dann, Frauen sind, ja, wenn du denkst, dass Frauen dümmer sind, weil für mich ist Gott das Dümmste überhaupt. Wenn es dann Gottes ist, bin ich auch mit einverstanden. Dann ist halt die Gottes das Dümmste auf der Welt. Oder das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Wenn du das gern hättest, ich bin froh damit. Wieso ist Gott für dich das Dümmste auf der Welt? Weil er wach geworden ist. Hätte er in seiner Abwesenheit, Glückseligkeit verweilen können für ewig. Und ist der Arsch wach geworden. Ja. Da guckt man. Ist einfach wach geworden. Dieser, ich meine, es war ein Unfall. Buddha hat ja ihn entschuldigt. Hat gesagt, er konnte ja auch nichts dazu. War ja einfach ein Unfall. Aber er ist trotzdem dumm gelaufen. Ein unvermeidbarer Unfall. Ja, das nennt man Unfall. Weil, hast du schon mal einen vermeidbaren Unfall gesehen? Ja. Wie geht der denn? Oh, nach manchen Situationen denkt man doch, das wäre fast ein Unfall geworden. Ja, aber dann war es ja kein Unfall. Eben. Er ist vermieden worden. Es war nicht vermieden, du hast einfach nur auf die Kurve gekriegt. Genau, das meine ich. Ja, aber dann ist halt kein Unfall. Aber wenn es ein Unfall war, dann war es unvermeidlich, von Grund auf. Dann nennt man es Unfall. Sonst nennt man es die Kurve gekriegt. Ich bin bewusst gefallen. Also, und dass Parabrahman zu Brahman wurde und ihm dieser Unfall passiert ist, das macht ihn zu einem doofen Gott. Das nennt man absolut stupid. Also absolut dumm. Das ist echt dumm gelaufen. Keiner hat es gebraucht. Keiner braucht den Scheiß. Aber jetzt ist nun mal passiert, jetzt kriegst du nicht wieder los. Die Wirklichkeit hat angefangen, sich zu verwirklichen. Und Penny. Und in einem Augenaufschlag war die ganze Verwirklichung da. Und jetzt ist den Scheiß kannst du, weil wir alles, was das versucht loszuwerden, ist Teil der Verwirklichung. Ist alles zu spät. Kein Entkommen? Kein Entkommen. Auch von den Quantenphysikern kein Hinweis? Kein Entkommen. Kein Hinweis? Wir haben viele Hinweise. Ich meine, die werden ja auch esoterisch. Die sehen dann, dass alle. In alle Partikel, dass von hier und in, was am nächsten Stern, dass es, was hier weiß, da auch weiß, dass es in Natur nicht verschieden sein kann, weil für das, was das Quantentheorie ist, ja, es gibt keine Zeit, es gibt keine Entfernung, das ist alles nur, was hier ist, ist auch da und gleichzeitig bedeutet, es gibt keine Zeit für die. Also alles, was Mystiker schon ewig sagen, da sind die Quantentheoretiker jetzt dran. Und dann werden sie auch spirituell damit, weil dann sage ich ja, das, was hier einer erfährt, erfährt auch gleichzeitig der letzte Partikel. Also wenn dein Gewahrsein mehr wird, wird auch das Gewahrsein des Universums mehr. Dann wollen sie es auf der Schiene wieder hochschaukeln. Also wenn du in deinem Bewusstsein hier arbeitest und mehr gewahr bist und verstehst, dann versteht das ganze Universum. Also machen sie sich schon der Verantwortung. Wenn du jetzt dumm bleibst, dann bleibt das Universum dumm. Also streng dich an. Ist ja auch wieder so ein Umkehrscheiße, die sie dann basteln. Schon wird da wieder so ein Verantwortungsding drauf gehört. Du bist jetzt verantwortlich dafür, dass das Universum dumm bleibt, wenn du dumm bleibst. Da wird sogar Ramana zitiert, weil der hat auch mal gesagt, wenn du wach wirst zu deiner wahren Natur, also dich realisierst, dann realisiert sich das ganze Universum in dem Moment. Was hat er damit gemeint? So, damit hat er gemeint, wenn du das bist, was sich realisiert, dann bist du die Wirklichkeit und die Verwirklichung. Und damit gab es auch nie ein Problem. Das heißt aber nicht, dass das sich irgendwas damit ändert. Also bei Ramana war es dann, damit hat, ändert sich ja nichts. Das war immer so, das wird immer so sein und das ist so. Aber was sie damit anmachen, ist natürlich die Konsequenzen dadurch. Wenn es bei dir passiert, dann ist auch die Möglichkeit, dass es dem Ganzen größer geworden ist. Und da ist, die holen halt alles, was sie denken, was eben eine Art Evolution bedeuten könnte, dann wird reingezogen. Also auch das, was darauf hinweist, dass es gar keine Evolution gibt, das nehmen sie für sich dann aus. Also was gar nicht so gemeint war. Aber die lassen es dann für sich arbeiten, für ihre sogenannten Weltverbesserungsideen oder Universumverbesserungen. Das ist auch gefährlich. Die gute Intention, dass man das möchte, ist ja an jedem da. Jeder möchte ja, dass alles gut ist. Ist ja nicht Intention, aber so wie er sich das vorstellt, was Gutheit bedeutet. Dafür arbeitet er auch wieder, entgegengeben. Krieg der Gutheiten. Und das kippt immer wieder um. Wenn du das persönlich nimmst, möchtest du es auch das für dich arbeiten lassen, also das, was da rauskommt. Es ist halt unmöglich, es eben nicht persönlich zu nehmen, also einfach da sein zu lassen, dass es so ist, aber es gibt keinen Vorteil dadurch. Dass es gar keinen Vorteil gibt, damit kommt einer zurecht. Er möchte ja aus der Einsicht einen Vorteil kriegen. Oder für die Menschheit, für irgendetwas, für das Universum. Das aber, das zu sein, was du bist und was sich realisieren will, Realität zu sein und sich im Moment für Moment zu realisieren, dass es weder da einen Vor- noch Nachteil gibt. Und dass es da gar keinen geben könnte, der einen Vor- und Nachteil haben könnte, das kann keiner akzeptieren. Weil dann gibt es ihn ja nicht mehr. Geht ja gar nicht. Solange es nicht dein Überlebenskampf da ist, dann wirst du auch die Einsicht, auch das Verstehen, für dich arbeiten müssen. Oder für was auch immer deine Vorstellungen sind. Verrückt. Dann das Buch, was Meister, wenn if you wake up, don't take it personally. Aber wie sollst du es nicht machen? Wie kannst du es nicht persönlich nehmen? Gibt es dann überhaupt ein Erwachen, ein unpersönliches? Nee. Es gibt weder ein persönliches noch unpersönliches Erwachen. Weil wenn es das eine gibt, gibt es auch das andere. Aber wenn es das eine nicht gibt, gibt es das andere auch nicht. Das eine kann nur mit dem anderen übrig bleiben. Also die Idee von persönlich gibt es nur, weil es die Idee von unpersönlich gibt. Und umgekehrt. Also für das, was du bist, gibt es beides nicht. Weder noch. Dieses Neti-Neti heißt weder noch. Weder gibt es, noch gibt es nicht. Weil wenn es nicht gehen würde, würde es ja auch wieder geben. Bescheuert. Es gibt also weder noch. Also was tun? So viele Tonnen gibt es gar nicht, wo man alles drin verstecken könnte. So eine Tonne hauen. Treten, eine Tonne treten. Hier, du kannst auch keinen Vorwurf machen, dass es so passiert. Auch jetzt, wenn ich die da gesehen habe, die Meisterschüler von irgendwelchen Francis Lucille und Jean Klein und Ding und so, die die gleichen Worte benutzen wie Jean Klein und das Ganze mit dem Späßen, sehr artistisch darüber. Aber dann natürlich auch wieder, dass das ein Vorteil ist. Was denn sofort ein Vorteil damit? Es ist nicht irgendwie neutral. Es ist natürlich, dann, wenn du das nicht jetzt kannst, dann ach du Armer. So, immer diese Hierarchie aufbauen, das gehört dazu. Wenn mein Referenzpunkt ist der Raum, gleiche Geist ist oder der Raum, dann ist mein Referenzpunkt besser als deiner, der sich als Körperreferenz betrachtet. Weil als Körperreferenz leidest du unter Körperharm oder deinen Beschwerden, aber ich als Raum kann nicht leiden. Ich bin leidfrei in meinem, was auch immer, Referenzpunkt. Aus meinem Standpunkt heraus gibt es kein Leid. Das Leid gibt es nur da, wo du bist. Da gibt es also ich und du ständig noch dabei. Aber gehört es nicht zum Meisterschülerspiel überhaupt? Ja, sagt ja darum. Das wird es ja nicht geben. Das ist halt, da, allein weil es da einen Meister gibt, der einen anderen Referenzpunkt hat, ist er genauso ein Idiot wie der Schüler. Mhm. Das gehört dazu. Es gibt, man braucht zwei Dumme. Ja. Also auch der Schlaue ist genauso dumm wie der Dumme. Also das, was sich erhebt, wird sich auch selbst damit erniedrigen. Das steht ja auch in der Bibel. Was sich erhöht, wird erniedrigt. Also das, was oben ist, ist auch das, was dann unten ist. Also das, was von oben auf etwas runterguckt, ist beides. In der Hierarchie von irgendwas. Beides ist dumm. Allein weil man einen Standpunkt hat, dass es da einen gibt, der einen Standpunkt hat. Aber auch einen, dass es da einen gibt, der keinen hat. Genauso scheiße. Der ist dann clever. Der ist dann clever, der hat keinen mehr. Hast du etwa noch einen? Oder suchst du etwa noch? Och, du hast schon auch einen. Ist dein Herz noch nicht auf? Ich bin in meiner Mitte. Ja, zwischen meiner Titte. Ich bin in meiner Mitte, ja. Genau. Lückenbüßer. Ja, das ist, ich sehe, dass es gar nicht möglich ist, anders zu sein, dass es, das ganze Spiel so läuft, aber ich weiß immer nicht, ob man da. Naja, lass es machen. Ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, du bist kein Bäcker. Aber für mich ist der Schlachter genauso nicht unrealisiert, unrasiert. Nein, wir reden auch eigentlich nur darüber, dass man sieht, dass das eine und das andere, die Dummheit unendlich ist. Dass das eine genauso dumm ist wie das andere. Das ist eigentlich auch nichts ausmacht. Nee, dass du dadurch nicht mehr oder weniger wirst, egal wie dumm es ist. Dumm, dumm, dumm. Auch die werden dadurch nicht mehr oder weniger. Also es ist ein Spiel von was? Das ist die Frage. Das, was keiner verlangt. Wer spielt, wer oder was spielt hier? Und das Beste ist halt, dass nie einer gespielt hat. Dass es gar kein Spiel gibt. Dass da kein Kommen gibt und kein Gehen gibt. Dass nicht der Frieden irgendwo im Hintergrund lauert, sondern dass hier der Frieden ist. Frieden bedeutet kein Kommen und kein Gehen. Nichts Zweites. Dass es ein Traum von Kommen gibt und ein Traum von Gehen. Aber beim Kommen nichts kommt, beim Gehen nichts geht. Also was ist da zu tun? Also nicht ein Frieden, der irgendwo als Beyond da ist. Oder den du dann erreichst, wenn du dann jenseits von etwas bist. Du überhaupt, wenn dann einer jenseits von etwas ist. Ich bin jenseits dessen. Nein, du bist nun mal die Dummheit. Kannst du nichts gegen machen. Dümmer als du bist, ist keiner, niemals du. Wenn immer da etwas läuft, läuft es dumm, das weißt du. Ja. Und immer ein Unfall. Weil wenn du wirklich entscheiden könntest, wirst du morgens nicht mehr wach werden. Auf keinen Fall. Keiner hier, übrigens. Wenn du jetzt sagen, dir einen Befehl geben könntest, ich werde morgen nicht mehr wach, ist vorbei jetzt, ich will nicht mehr, scheiße, hab keine Lust. Und das würde wirklich so stehen, wenn du wirklich, da würde keiner hier, ich würde keinen mehr wiedersehen. Nee, ich nicht mehr. Das kann vielleicht mal ein paar Tage, möchte man wieder wach werden, aber da gibt es bestimmt einen unter den Tagen, einen, wo man bestimmt nicht mehr wach werden möchte. Auch wenn er, der sich hinsetzt und meditiert, der möchte auch den Knopf finden, wo er draußen ist. Nicht mehr wiederkommen. Und da ärgert er sich hinterher, dass er wieder wach wird und dass die Fliege an der Wand sitzt. Obwohl er ja weg war eigentlich. Da, wo ich war, war ja keiner. Ich bin so tief meditiert, in eine tiefe Stille gekommen, da war keiner. Ich habe es genau gemerkt, da ist keiner. Jetzt komme ich hier hoch und muss auf Toilette. Ja, ist alles so. Pipifatz. Fass den Spatzen. Spatzen in der Hose ist besser als eine Taube, die man nicht kriegt, oder was? Ja, was? Wie war das? Ganz nah. Welches ist besser als eine Taube auf dem Dach? Nein, besser als eine Blinde im Bett ist besser als eine Taube auf dem Dach. Ja. Hättest du was sagen können. Ne? Ja, aber das legst du mir im Ohr. Nee, eine Stumme. Das lege ich dir jetzt in die Tasche. Eine Stumme? Nee, Stumme ist eine schlecht. Stumme im Bett ist besser. Nein, Stumme, man muss hören, was man tut. Ja, nicht du. Du bist ja nicht der Stumme. Aber wenn die Stumme ist, das. Der hat wieder. Was machst du mit dem? Der hat doch keine Ahnung. Das ist der Dumme. Eine dumme Bett, das war eine Taube. Reibt sich auch, geht auch. Eine Wumme im Bett. Stumme. Eine Stumme, nee, stumm ist halt nicht so schön. Stumme. Blind okay, aber stumm. Ein Stummel im Bett. Ein Stummel im Bett. Eine Puppe im Bett. Stumme. Ein Stummel. Das ist die Beispiel. Hat, sagt Tine immer, als würde, komm her, Stummel, wir gehen jetzt ins Bett. Eine Schüssel auf dem Dach. Eine Schüssel im Bett als eine Schüssel auf dem Dach. Dachschüssel. Jetzt kommt Christa. Christa sucht noch, ganz stark. Schlimm, wenn man das so sieht, ne? Ja, ja. Was könnte ich jetzt noch dazu beitragen? Deswegen die Stummel. Der Stummel macht mich stumm. Ja, gut, ich habe alles nichts gegen die ganze. Ich gehe nicht in die Schule rein und sage dem Lehrer, deine Kinder sind eh bald tot, du brauchst dir nichts mehr zum Lernen. Das wäre so, wenn man jetzt allen sagen würde, das bringt doch alles nichts. Ne? Das wäre, man geht gleich in den Kindergarten und sagt, bring es doch gleich alle um. Sind doch eh schon tot. Ja, aber das wäre so die Konsequenz. Da. Wenn eine Frau ein Kind kriegt, komm her, gleich weg damit. Stirb doch sowieso. Spar dir doch das ganze Scheiß. Er sagt ja auch, jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Nein. Nein, bitte. Da spricht doch die bayerische Frohnatur. Volksweisheit. Ja, welche immer. Dem Volk auf den Mund geguckt, wenn man das sagt. Schwester, bring die nicht. Die geht wieder aus dem Körper raus. Das sag ich dir. Das ist auch gefallen. Sitz. Sitz, bleib. Platz. Tendenzen. Aber wenn ich schwanger das sehe, dann denke ich mir auch mal, warum tun die sich das an? Sag jetzt nichts. Das war sichtbar. Ja, ich weiß, Christa, du hättest dich auch am liebsten selber abgetrieben, ne? Ja. Ja, wenn jeder so die Zeit zurückdrehen könnte, wo die Eltern sich getroffen haben, dass man dass das Treffen nicht stattgefunden hätte. Lass mal, heute Abend, lass mal. Das wäre so die Abtreibungswahrscheinlichkeit. Es tut ja keinem weh, wenn der eine 5 Minuten zu spät kommt, der andere schon gegangen ist. Oh, ja. Hätte auch passieren können, ne? Ja. Denkt man den ganzen Scheiß jetzt nicht hier. Denkt man sich öfter mal. Das heißt, es war jeder ein Unfall. Bitte? Es war jeder ein Unfall. Es war alles ein Unfall. Also unvermeidlich. Also keiner kann das Rad zurückdrehen, sowieso nicht, aber es ist eh so gekommen, wie es gekommen ist und es wird so werden, wie es wird. Man hat immer die scheiß Eltern gehabt. Auch die hatten scheiß Eltern, man könnte ein Mitgefühl haben. Und die buddhistischen Tricks, den nächsten Unfall zu vermeiden, also nicht wiedergeboren zu werden? Das ist auch schon ein Unfall. Das ist der Unfall, dass sie jetzt bestätigen, dass es einen gibt, der geboren ist. Das ist der größtmögliche Super-Gau. Dass man nicht mehr wiedergeboren will, weil indem man nicht mehr wiedergeboren will, bezählt mir ein, dass ein Gesetz eingibt, der geboren ist. Das Schlimmste, was man machen kann. Der Versuch, nicht mehr wiedergeboren zu werden, bestätigt, dass man geboren ist. Ständig. Das hält ja das ganze Samsara, das ganze Rad des Lebens am Laufen. Dass die alle nicht mehr wiederkommen wollen, darum sind sie ja da. Alle, die jetzt da sind, wollen alle nicht mehr wiederkommen. Oder anders. Ja? Oder anders. Oder anders sein. Naja, so wie du sagst, ist der Dalai Lama auf jeden Fall anders wiedergekommen. Als Hausfrau in Amerika. Ja. Ja. Jetzt siehst du alle Hausfrauen ganz mit anderen Augen an in Amerika. Wenn der Dalai Lama so wiedergeboren wird. Desperate Hausfrau. Dazu hat er mehr Zeit zu meditieren, um das Rad des Lebens anzuhalten. Weil das Dalai Lama hat er keine Zeit, zu viele öffentliche Aufgaben. Aber die werden ihn auch finden. Auch als Hausfrau. Wer sich unter dem Schürzchen versteckt. Da kannst du nichts machen. Da ist ja auch nichts. Kommen. So wie. So wie sie. Und dann siehst du demnächst Richard Gere mit einer Hausfrau auf dem Haufen. Hand in Hand. Baby da, Baby Drama. Ich und mein Weib. Ja, so. Aber ich, nach einer Zeit, ich lerne ja immer nur noch die Leute kennen, die wirklich schon die Schnauze voll haben von den ganzen Scheiß. Ne? Weil wer jetzt noch eine Idee hat von Dings, die gehen ja meistens, Gott sei Dank, schnell. Oder nicht so. Scheinbar sind in Russland viele schon an dem Punkt. Das sind die meisten Leute. Weil die Schnauze voll vom Russen sei. Ja, das geeignete Land. Chris hat Konkurrenz gekriegt. Na gut. Ja, Prana. Irgendwas da. Ich bin sprachlos. Sprachlos? Nein. Das hört sich gut an. Nee, kommt nichts. Kommt nichts. Das wird ja noch was hier. Ist das denn aber nicht auch eine Vorstellung, dass alles scheiße ist? Ein Konzept? Ja, aber die Vorstellung, dass alles scheiße ist, ist für mich friedlicher als die Vorstellung, dass da doch noch ein bisschen was zu holen gibt. Also das kannst du jetzt aussuchen. Ja, ich biete dir ja nur was an. Und dann kannst du da reinspüren. Fühl dich doch da mal rein. So ungefähr. Ja, wo ist jetzt mehr, dass du einfach in dem verweilst, in dem, was du bist, ob das, wenn du jetzt, dass eben alles scheiße ist und ob du dann eben gar nicht mehr die Intention, das, so, okay. Oder ob du dann noch denkst, da gibt es irgendwelche Freunde, wo du noch dein kleines Glück finden kannst oder ein bisschen. Das oder das? Oder wurde noch. Harte, kalte Realität. Ja, das ist richtig. Scheiße. Das Treibhaus, wo noch die Blumen blühen, oder das Paradies, was noch auf dich wartet, oder. Paradies. Vor diesem. Es ist auch ein Konzept, da hast du recht. Aber es gibt halt Variationen von Konzepten und einige Konzepte, die machen dich sehr unruhig. Und dann gibt es möglicherweise das Konzept, was dann eher die Tendenz so what? Was soll man tun? Also was von mir dann so immer kommt, ist dieses Konzept, oder vielleicht ist es auch kein Konzept, von diesem Frieden, der höher ist als alles andere, was man hier nicht verstehen kann. Ja, aber dafür musst du erstmal alles, was man verstehen kann, als Scheiße erkennen. Naja, das ist aber schon wieder. Bitte? Das ist aber schon wieder. Na, ich meine, das ist aber das Erkennen der Scheiße, weil zu erkennen, was du nicht bist. Aber das dadurch ist wirst du. Scheiße noch nicht scheiße, es ist einfach, es ist egal. Doch, es ist alles Scheiße. Ja, von mir aus, also nicht das Glück, aber. Ja. Aber weder Scheiße noch nicht Scheiße, das ist schon wieder eine Erkenntnis, die auch Scheiße ist. Also du kommst nicht aus der Scheiße raus, sagst du. Der Scheißer kommt nicht aus der Scheiße raus, weil was immer der Scheißer scheißt, ist Scheiße. Ich will ja auch gar nicht rauskommen. Ist auch Scheiße. Oh Gott. Da will einer nicht mehr aus der Scheiße kommen. Auch schön. Bist du etwa immer auf der Toilette hängen bleiben? Bist du jetzt in der Toleranztoilette gelandet? Ich meine, ich will nur alles, was du jetzt erreicht hast, auch ist scheiße. Auch wenn es dann eben nicht mehr so viel stinkt, auch das Nicht-Stinken stinkt. Das ist ein Befestigungsschneiden. So viel Sonne gekriegt. Nee, aber das ist ja das Neti-Neti ist eigentlich scheiße. Also weder noch. Also Scheiße ist eigentlich ein anderes Wort für leer. Da ist nichts zu holen. Alles leer. Es bringt dir nichts. Also ein anderes Wort dafür ist Scheiße. Scheiße. Alles Scheiße dein Erleben. So aus dem Urlaub. Dann fühlt sich jeder wohl. Also wenn man eine Karte kriegt, oh, wir uns geht super hier, der Sangria, der schmeckt so, ich habe schon 5 Frauen vernascht letzte Nacht und das ganze Ding ist so, und der zu Hause, was mache ich hier überhaupt? Aber wenn er eine Ansichtskarte kriegt, da steht da drauf, alles Scheiße, deine Elli oder so. Und alles Scheiße, was also, weiß ich nicht. Dann fühlt er sich zu Hause noch viel wohler. Ne? Denken Sie zumindest, dass es genauso ist wie zu Hause. Ja, das ist dann die Bochum-Weisheit. Woanders ist auch Scheiße. Aber dieses Lachen darüber, das ist doch nicht Scheiße, oder? Scheiße ist immer trotzdem. Nein, ist so Galgenhumor, nennt man das. Ah, okay. Man ist verurteilt, dass man eh sterbt, also dass es eh scheiße ist. Man ist verurteilt zur Scheiße. Und dann lacht man einfach drüber. Was soll's? Das nennt man Galgenhumor, weil man ist schon tot. Weil man erlebt jetzt Scheiße, vor dem Tod ist Scheiße, nach dem Tod ist Scheiße, und nach dem Tod ist vor dem Tod. Keiner ist in Not. Und braucht kein Brot. Ja, also für mich ist Scheiße ein schönes Konzept. Warum hat man ständig Angst, dass man stirbt, obwohl es klar ist, dass man nicht stirbt? Weil man schon tot ist, hat man nur Angst davor. Bist du schon tot? Was ist denn das, der Witz? Du bist schon tot und hast Angst vorm Sterben. Ja. So, ne? Das ist schon ein Slapstick. Ne? Ja, sobald du geboren bist, ist also die Sicherheit, dass von dem, was geboren ist, ist, dass es schon irgendwann weg sein wird. Es ist also schon tot. Also es wird irgendwann nicht mehr da sein. Also es ist jetzt schon tot. Aber man hat noch Angst davor, was bis dahin passiert. Scheiße. Also der Sterbeprozess, man hat eigentlich nur einen Sterbeprozess. Hat schon begonnen. Der ist schon längst vorbei. Also auch die Krankheiten, die noch kommen, wenn sind auch schon passiert. Man fürchtet sich vor etwas, was schon längst passiert ist. Also auch die Art und Weise, wie das abtreten wird, ist schon längst passiert. Die ganze Angst ist ein Witz. Ganz schön bescheuert, ne? Man hat sich auch so bescheuert, weil man denkt, man ist geboren, hat lebenslänglich und Todesstrafe gleich mit eingetreten. Das ist doch totaler Irrsinn. Nur weil man da denkt, man ist geboren, bestraft man sich mit lebenslänglich und Todesstrafe als I-Punkt. Wenn ich sage, wenn Gott wirklich geboren, also sich als das erfährt, dümmer geht nicht. Aber was soll er machen? Guck sie an, hier, alle Gottesse und Götter. Um Gottes Willen hier. Natürlich möchte man aus dem Gefängnis raus, also wenn man da raus will, dann ist man drin. Das ist halt dieser Trick, den man selbst erfunden hat. Diese Falle, die man sich selbst gestellt hat, aus der kommt man nicht mehr raus. Man hat sich in sich selbst verliebt. Und hat sich deshalb manifestiert. Man ist wach geworden. In einer kleinen Regung. In einer kleinen Erregung Gottes hat er sich erregt und hat sich geschaffen als das. Und jetzt hat die Schnauze voll und will da raus, aber es klappt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Also da hat dieser Gott, diese Energie, ist in eine kleine Vibration geraten von einem Gewahrsein, ins Wachsein hin. Und dann Om. Und dann ist er gekommen. Beim Om kam er gleich. Und jetzt hier, alle diese Körper müssen das ausbaden. Ja. Dann soll man dem Gott noch Danke sagen. Da bedanke ich mich aber auch. Danke, danke. Naja, aber dann sitze ich hier und sage dir, das bist alles du. Das ist dein Wachwerden, das ist deine Realisation. Du bist das, was das ist, was sich realisiert. Und selbst schuld, und es gibt keinen, dem du die Verantwortung übergeben kannst, keinen Eltern, kein Ding, sondern was überhaupt, wenn es eine Verantwortung gibt, dann bist du selbst. Also immer selbst schuld. Was machst du damit? Na gut, alles scheiße, aber was soll ich machen? Ich bin der absolute Scheißer und alles, was ich machen kann, ist scheiße. Oder ich bin der absolute Arsch und was immer aus mir rauskommt, ist scheiße. Ja, ist so. Aber ich fühle mich im Moment als Arschloch und das ist ein bisschen kleingeraten. Weil eigentlich bin ich der Arsch. Ich möchte mich aber vergrößern. Ja. Na, es hört sich. Na, ich komm. Also, ich bin ja Bauer, dann ist die Sprache halt ein bisschen deftiger. Wenn ich jetzt wahrscheinlich Sohn eines, was auch immer, Professors für ethische und moralische Grundsätze, dann würde ich wahrscheinlich noch schlimmer reden. So als Revolution. So wie die RAF, so, die waren alles Pastorentöchter. Dann erschießt man alle. Seid froh, dass ich nur ein Bauernsohn bin. Die Mistgabel, das kann auch zur Teufelsgabel werden. Du bist aufgegabelt. Wen hast du denn da aufgegabelt? Sagte Petrus zum Teufel. Zum Grillen. Die Grille. Na? Alles in der Tüte. Mythen in Tüten. Ja, aber das ist der Hinweis auf Brahma. Ich benutze nur andere Worte. Der sagt, du musst dich realisieren. Mhm. Der redet zu dem, was du bist und sagt, du musst dich realisieren, ob du das willst oder nicht. Aber natürlich jeder, der das hört, denkt, ja, ich muss das realisieren, was ich bin. Nein, das hat er nie damit gemeint. Du bist das, was du schon bist, nämlich die Realität, die sich realisieren muss. Also du bist das schon, was die Natur Gottes ist, der sich verwirklichen muss. Die Wirklichkeit, die sich verwirklichen muss, ob du willst oder nicht. Das hat keine andere Chance. Also auch Gott kann nicht wollen, was er will, und du bist das, was nicht wollen kann, was er will. Und du hast nun mal, der Unfall ist passiert, die Verwirklichung hat angefangen, jetzt ist der Scheiß da und du musst halt sein können, was du bist, mit und ohne Scheiß. Und der Scheiß wird immer da sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und die größte Scheiße ist, wenn du denkst, du könntest aus Scheiße Gold machen. Also wenn du aus irgendwelchen Weisheitslehren oder Sprüchen oder irgendwelchen Erfahrungen dann, die dann als irgendetwas in den Himmel kommst oder ein Paradies schaffen kannst und auf der Welt oder irgendeine mehr angenehme Sache schaffen kannst, als wenn es jetzt, was jetzt passiert. Also die Vorstellung, dass es irgendwann mal besser sein wird als jetzt. Das ist die Hölle. Hm. Allein das ist die Hölle. Ja, das ist die Hölle. Ja. Dass hier nicht gut genug ist, sondern es wird irgendwann mal besser sein oder irgendwo anders ist besser als hier. Hm. Oder in irgendeinem anderen Umstand. Oder wenn ich nur gewahrer wäre, wenn ich nur in dem und unpersönlich mich erfahren könnte. Hm. Das ist die Hölle. Also die Vorstellung, dass es dir irgendwo mal besser gehen könnte. Dass du irgendwann mal ein Zuhause finden könntest. Für immer. Das macht dich ruhelos. Das ist dieses ständig getrieben sein. So wie bei Buddhisten, dass man irgendwann das Rad anhalten kann. Damit bestätigt man, dass es überhaupt ein Rad gibt und dass es dann wirklich eine Geburt gibt und dass es dann wirklich ein Entkommen gäbe. Das ist die Hölle. Allein die Möglichkeit dessen ist die Hölle. Dass es einen gibt, der das braucht, ist schon mal die Hölle. Einer, der geboren ist, ist schon die Hölle. Aber jetzt noch nicht mehr wiedergeboren, wird das doch bestätigt, dass man geboren ist, bestätigt, dass man in der Hölle ist. Hölle, Hölle, Hölle. Und die Buddhisten sind die Meister der Höllenmeister. Die Christen genauso. Das Fegefeuer ist wahrscheinlich vom Papst ständig geschürt. Er kehrt sich nämlich um die Leute. Kehrbesen. Die Christen? Mann, jetzt kommt das Christus-Minute. Wenn du gerade sagst, Scheiße, Scheiße, Scheiße, dann fällt mir ein, heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, er, der mir begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Das ist genau, was du sagst, dass das heil, heil. Alles, was angefangen hat, hört auch auf. Und das es, Einzige, hat aber was nie, wirklich, es hat aber nie was angefangen. Genau. Aber was hört dann da auf? Aber du hast gesagt, was nur das, was wirklich ist, nur die Wirklichkeit war immer und hört nie auf. Ach, das ist doch hier das hier. Ja, das ist ja nur die Verwirklichung. Nee, ist nicht nur die Verwirklichung, das ist die Wirklichkeit. Ja, auch. Ja, nicht nur auch, das ist die Wirklichkeit, mehr ist nicht. Nee. Nicht auch. Das hältst den Bauch nicht aus. Auch. Auch im Bauch. Christe, du will, sie will immer noch das als Zweiheit fabrizieren. Ne? Die Wirklichkeit und die Verwirklichung sind im Wesen nicht verschieden. Also ist auch die Verwirklichung die Wirklichkeit. Auch die Verwirklichung der Wirklichkeit ist nicht mehr oder weniger wirklich wie die Wirklichkeit an sich. Das hier, das ist es. Mehr geht nicht. Mehr Piep ist nicht. Alles Scheiße, deine Ellie, das ist Wirklichkeit. Die Christa. Wo ist der Traum hier in dieser, was auch immer, der Wirklichkeit der Verwirklichung ist, dass es da bessere und schlechtere Verwirklichungen gibt. Das ist der Traum. Das ist unser. Für dich. Ja, für mich bitte. Für mich, für mich, für mich. Mich und aber mich. Ich meine, wenn du jetzt immer diese Enden schießen willst, das machst du, das ist ja auch Schwachsinn. Also man kann ja doch auch nichts dadurch erkennen, oder? Bei was? Würde man ja denn nur sagen, das sind wieder Pointers. Also du sagst ja immer, du wartest auf die Ente. Ich warte auf keine Ente. Ich schieße trotzdem. Ich schieße trotzdem. Ich schieße trotzdem, aber du wartest auf, dass du schießen kannst. Ich schieße einfach mal rein. Die Ente wartet auf mich, dass sie geschossen wird. Ja, aber das passiert ja auch nicht. Aus lauter Mitgefühl schieße ich. Ja. Ja. Ja. Aber man erkennt ja nichts darüber, weil du doch immer sagst, Erkenntnis ist doch auch Quatsch. Also man erkennt ja nichts hinterher. Wenn du meine Ente jetzt erschossen hast, habe ich ja noch immer nichts. Doch, für einen Moment gibt es keine Ente und Ente gut, alles gut. Ja. Aber die Ente kommt immer wieder, das ist scheiße. Ja. Aber für einen kurzen Moment ist Ente tot, alles tot. Ja, da war ich ja auch nicht drauf. Da wartest du drauf. Ja. Ja, die Ente wartet immer, dass es Ende ist. Ente. Ente der Ente. Aber die Ente ist das, was ist. Die Ente hört nie auf. Richtig? Hm? Ja. Sagst du ja. Endlos, endlos. Entenlos. Endlos. Vollkommen. Wir sind in Entenhausen. Wie auf den Schießplätzen, ne? Ja. Jede Nacht geht die Ente weg in Tiefschlaf und morgens, peng, ist die Ente wieder da. Oder wie beim Tod. Ente für ein bisschen, dann peng. Kommt Bewusstsein. Ja, aber der Unterschied zu anderen, die haben auch irgendwas erschießen oder dazufügen oder irgendwas. Was ist jetzt der Unterschied bei dir eigentlich? Bei was? Dass du nicht bei den anderen sitzt. Ja. Ente da, Ente weg, alles scheißegal. Danke. Ja, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Ob die Ente jetzt da ist oder weg ist, ist, wenn Enten schießen, ist nur Sport. Aber nicht, weil da... Genau, das war die Frage. Ja, ich wollte jetzt gerade mal die Frage beantworten. Also das ist der, wenn überhaupt, der, wenn es einen überhaupt gäbe, dann ist das eben alles eine Unterhaltung, Sport ist und nicht, dass es da wirklich was zu tun gibt. Und es ist echt verwunderlich auch so, da gibt es eine, die ist wirklich nett, diese Pamela Wilson, die ist auch sehr clever und sehr, aber es ist immer die Tendenz, dass es da etwas gibt, wo man dann sich zur Ruhe setzen kann oder eben, wo man alles annimmt und gut, schlecht und denkt, wo alles eben gut ist. Ja, also ist das bei mir, aber wenn ich dieses Jahr nicht brauche, nicht glücklich werde, dann ist ja gleich dieser Widerstand da, weil ich will ja glücklich sein. Also das funktioniert bei mir nicht so mit dieser Nüchternheit. Es ist eher alles extremer geworden. Du brauchst halt noch ein bisschen. Scheiße. Der ist verrückt, dass man selbst immer nur den Unterschied bestätigt haben möchte oder sieht mit anderen. Man achtet immer auf so, das ist das Selfish-Sein. Man versucht dann immer überleben zu wollen in seinem Unterschied. Bei mir ist das anders. Das braucht man halt dann. Man muss anders sein, weil wenn man nicht anders wäre, dann wäre man nicht ich. Dann wäre man nicht das, was man denkt zu sein. Ja, das ist auch scheiße. Aber für mich kannst du so bleiben für alle Ewigkeiten. Mich stört das nicht. Mich stört nicht, dass dich das stört. Und da möchte ich auch jetzt nichts dran ändern. Ja, also der Hinweis ist halt, was auch immer, dass du kannst so dumm sein, wie du willst und bist immer noch, was du bist. Und das ist schon dumm, dass es dich überhaupt gibt. Aber dieses wahnsinnige Streben nach irgendeiner Gutheit und nach dem Besser und nach dem, also das ist alles, ja, ist alles dumm. Extrem da, ich weiß. Alles dumm, aber was willst du machen? Einfach immer wieder so extrem. Du kannst nicht was wegwerfen, was du nicht hast. Na, du wehrst dich gegen dich selbst, aber macht vielleicht Spaß. Wer weiß. Solange es geht. Die Tendenz, solange die Tendenz da ist, wird sie da sein, und wenn sie weg sein würde, wird sie weg sein. Aber wenn ich sie nicht fraß, ist schon nichts weg. Also für mich gibt es da nichts zu tun. Ja? Ja, alle diese kleinen Probleme oder die ganzen Konzepte, alle diese Wehwehchen, alles, was man denkt, weil es so schlimm wäre, ist es schon längst weg. Hast du nie gegeben. Also deine Natur wurde nie dadurch verändert und wird auch nicht verändert und der Film wird weitergehen und es wird etwa noch schlimmer kommen oder noch oder besser werden, aber es ändert, es kommt doch nichts und ändert sich auch nichts. Der Vogel pfeift, der Spatz rumpelt. Und es war scheiße, es ist scheiße, es wird scheiße sein. Ja, da guck mal, da kommt Freude auf. Was? Ja. Anstrengende Scheiße, nicht anstrengende Scheiße. Ja. Machen, nicht machen. Komm mit irgendetwas. Alles, mit dem du kommst, ist ein Konzept und immer alles scheiße. Hat nie etwas geholfen, wird nicht helfen. Dann für eine Zeit bist du erwacht und dann bist du wieder eingeschlafen. Dann hast du die ganzen Trottel um dich rumlaufen, die denken, die werden alle erwacht. Hätten ihre wahre Natur realisiert. Diese Omani aus England, die sagt ja, ich habe in Tirubana wohl nichts geführt. Ich glaube, wenn man schon realisiert hat, bevor man hingeht, dann spürt man nichts mehr. Das ist aber eine klar, das leuchtet ein. Ich konnte auch nicht, ich musste nur lachen. Die war letzten Winter ja da, hat ihre Dinge gemacht, ihre Sessions. Und Mann, ihr habt ja die gesehen, ne? Engländerin. Ah, ja. Ich dachte auch jetzt, das ist der Spitzer. Ich sah ja, viele da hingehen, die können da nicht schlafen, haben dann irgendwelche energetischen, radioaktive Dinger da und das und das. Ich habe da doch ein bisschen Witz, also ich habe da nichts gespürt. Ich glaube, wenn man schon weiß, wer man ist, dann spürt man nichts mehr. Boah. Das ist ein Zeichen. Wenn man schon den Prozess durch ist und vollkommen. Durch ist durch. Kann man dazu was sagen? Oder, ja, Prost. Prost! Wenn darauf an Tischer denkt. Darauf, wenn uns so viel. Gutes Wetterchen, das ist ein Aspartum. Gutes widerfährt. Man kann alles so hinstellen. Du verstehst nicht. Nein, weil die Ex doch so erlebt. Die hat da nichts gemerkt, fertig. Und hat es doch einfach nur gesagt. Ja, man muss doch da nichts zu sagen. Doof, nein, man muss es doch nicht erklären, dann warum nicht. Sie hat nur eine Ausrede gefunden, warum sie nichts gespürt hat, weil sie ja schon erwacht war. Die höchste Ausrede. Das weiß man doch gar nicht. Klar meinte sie das. Ach, komm her, du kennst sie ja gar nicht. Okay, das stimmt. Wir wollen sie auch nicht kennen. Jetzt nicht mehr. Gleich noch. So nah. Und das ist diese Stimmung, so, die man dann beim Mittagessen mit den ganzen Erwachten am Tisch da. Das wird dann ganz warm. Und man nimmt ab, ne, der Appetit. Nö, ich habe einfach weitergegessen. Ich glaube, so schnell kann man mich da nicht erschüttern. Ich habe schon. Nee, es ist wirklich erstaunlich, dass auch das, dass da dieses auf sich selbst bezogen sein extrem ist. Ja. Wahnsinn. Wie es mir geht und was bei mir passiert. Erzählen die Geschichte, wie es ihm war. Und wenn Eisäckel dann den Rupert Spierer, wir müssen uns noch mal allein unterhalten, dann gehen sie an so einen Tisch und erzählen sich dann von ihren Erlebnissen, wie es war. Ich freue mich schon. Aber das hast du. Habe ich jetzt schon Wochen darauf gefreut, dass ich dich jetzt hier mal kennenlerne. Ja, das unter erleuchtet. Nein, wow. So unter uns. Also wie viel Honig brauche ich? Darauf machen wir schon mal ein Fläschchen auf. Darauf ein Dessert da. Ja. Aber das ist halt auch das Spiel auf einem Kongress. Ja, ich sag ja. Kongress-Tag. Das hast du aber schon mal gesagt. Das hast du schon vermieden. Dass ich das immer vermieden habe seit ewigen Zeiten, war mir dann sehr klar. Aber ich musste es wahrscheinlich nochmal. Nee, das war es einfach ein Zeichen der Hilflosigkeit. Aber nicht. Aber dass man doch hinterher Witze drüber machen, ist auch schön. Das Beste, was man dabei behalten könnte. Gute Unterhaltung. Oder schlechte. Herrlich. Weil, ich meine, die Frauen der sogenannten Leute, das sind noch die Schlimmsten. Die Fußballergattin, ja? Schlimmste ist eine vom Eisenhack gehen. Ja, ja, waren sie auch da. Und was nichts so gemacht, aber erstmal, als ich kennengelernt habe, musste ich mir unbedingt sagen, die ersten 5 Minuten, ich habe es vorher schon gehabt, bevor ich Isaac kennengelernt habe. Das ist so ähnlich, ich war ja vorher schon realisiert, bevor ich zum Berg gekommen war. Ja, das passt. Nein, und wenn man dann eben, sie ist auch eine Deutsche, man versteht sich ja auch dann auf Deutsch und man weiß auch genau über den Hintertönen, die da mitschwingen und so. Eieiei. Ich brauchte Isaac nicht mehr, ich bin nicht mit ihm zusammen, weil ich mit ihm wach werden wollte. Nein, sagte ich, schlaft ihr nicht zusammen? Der ist so. Ich bin so, du kennst mich, das war. Das stimmt, das hat sie zu mir auch gesagt, du kommst ja jetzt viel rum und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, nee, als ich in Kiel gewohnt habe, bin ich auch immer schon ganz viel rum. Du musst sofort sagen, ich brauche den Arsch nicht. Ich bin auch ohne Isaac was. Naja. Nee, ist schon lustig. Also die Stau ist so, das mit macht schon. Aber man muss es nicht haben. Nee, ich habe lange auch ohne dem. Ich war so lange ohne. So eine Dauerkarte, so jedes Jahr. So, juhu. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich jetzt schon, dass ich dich nächstes Jahr wiedersehen darf. Habe ich mich schon so drauf gefreut. Aber der Karl Tolle war nicht dabei. Was soll der denn da? Der ist doch von überall ein Ding. Ja, der ist doch nicht mal. Nein, wenn der da kommt, dann kommen ja auch 2000 Leute, dann fällt ja kein anderer mehr auf. Wie soll das denn funktionieren? Der schickt dann Jim Carrey vielleicht nächstes Mal. Ja. Und alle suchen nach den 10-Dollar-Scheinen, die er da verteilt. 20. 20, ja. 20 Dollar-Scheine, ja. Mit guten Botschaften drauf, ne? Mit Enjoy the Day. Die versteckt er. Der versteckt überall, sie immer. Bedürftige, er ahnt, dass sie da Bedürftige sind. Da versteckt er die. Und dann wartet er. Hat er schon, aber schon vorher gemacht. Jetzt macht er 100 Dollar Schein. Ja. Jetzt, und dann wartet er versteckt, bis ein Bedürftiger den 100 Dollar Schein. Und freut sich darüber, dass sich einer freut. Ganz heimlich. Und das erzählt er im News-Internet. Ja? Ganz schnell suchen gehen den ganzen Abend. Ja, das ist also immer noch hinter ihm herlaufen. Ne? Jim Carrey ist das wie Osterhase. Alle suchen. Und Jim Carrey ist nach Eckhart Tolle aufgewacht. Der ist ganz toll auch. Nach bei. Nee, nach. Nach Nein, er ist morgens wach geworden nach einem Abend mit Eckhart Tolle. Also nicht bei ihm, sondern nach ihm. Er musste noch einmal drüber schlafen. Da muss ich noch einmal drüber schlafen. Kriegt eine neue Bedeutung. Ja, dann mache ich noch mal einen Schnarcher drüber. Nach Eckhart Tolle. Musst du auch mit Jim Carrey wach werden? Nee. Ja. Musst du auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Über Carrey schlafen. Nachrichten. Das Einzige, was wirklich immer am besten ist, Gossip. Ja. Das macht dann am meisten Spaß. Ob der jetzt wahr ist oder nicht, spielt auch keine Rolle. Ich kann jetzt alles erfunden haben, das wäre auch egal. Super. Das ist schon wieder weiter. Ja. Noch ein Pünktchen drauf. Noch ein bisschen noch von hinten einen drauf. Und er hat gesagt, was hat er gesagt? Nein. Das kann er nicht. Das sagt er nicht. Das meint er doch nicht wirklich. Ja. Aber ich bin auch frech. Da saß Isaac wieder, hat er gesagt, ja, mein Gemüsebeet habe ich immer noch da. Da hat er immer für, macht er Gemüsebeete für, wenn es mal schlechte Zeiten gibt oder so. Da sag ich, hast du da deine, ja, wir haben auch die Hasen da, die haben Defense rum, muss man Zäune bauen. Ja, hast du eine Knarre unter dem Bett liegen auch noch? Sagt er, ja. Da ist er, das habe ich mir als Bild, das sage ich ja immer, er leuchtet dann mit Knarre unter dem Bett. Karl Petz. Aber er nimmt das dann ganz gut an. Das kann er, ja. Witze kann er gut. Das glaube ich, mag ich ein bisschen, weil man kann ihm das auch sagen. So als Comicstrip. Der leuchtete mit Knarre unterm Bett. Steht am Gemüsebeet und kämpft um sein Gemüse. Das ist auf die Beine lag. Naja, doch. Dieses Jahr rechnet er auch mit starken Verwerfungen im Börsengeschehen und weltweit. Denkst du aus dem Haus? Ja, ich höre rein. Aber schon seit 5 Jahren, sagt er. Ja. Dieses Jahr passiert es. Ja, aber dieses Jahr ist 2012. Ja, aber wir haben eine neue Tafel gefunden von den Dings. Es geht weiter. Es geht 700 Jahre weiter. Oh. Vor zwei Wochen erst gefunden. Oh, die gemacht. Praktisch. Wir haben genau die nächste Tafel gefunden, wo dann draufsteht, es geht die nächsten 700 Jahre. Das ist natürlich die ganze Scheiße. Umsonst. Jedes Jahr die Börse krank. Die Klar ist ja schon gekrankt. Die schlimmste Nachricht wäre, wir hätten jetzt noch 6 Jahre Merkel oder so. Aber es kann alles sein. Wir haben noch Kohl für 16 Jahre. Ja, 16 Jahre. Das Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Helmut für 16 Jahre. Der ist gut, die Angst geben. Jetzt die Merkel mit Putin da, Glas in der Hand. Gott, oh Gott. Ja, noch irgendwas zum Abschluss, bevor das Abendbrot im Abendrot. Seid ihr alle gut untergekommen? Für ein Sandmännchen. Ist die Zeit, oder? Hier gibt es einen großen Fernseher. Ach schon, du bist aber läuft. Ja. Vielleicht gibt es hier noch spanische Sender. Fußball fängt heute an. Weiß ich noch nicht. Nee. Zweiter. Nächsten Samstag. Nächsten Samstag. Spielen wir heute gegen Israel ein Freundschaftsspiel? Keine Ahnung. Ah. Mit Israel ein Freundschaftsspiel? War doch gerade. Das ist gestern. Das ist gestern. Ja. Ja, das ist, hört sich gut an. Deutschland gegen Israel, Freundschaftsspiel. So ändern sich die Zeiten. Genau. Ja. Ja. Aber ohne Rasen. Wenn man sich die Knie aufschürfen kann. Ja, wenigstens noch. Das hatten wir früher beim Fußball viel, solche Sandplätze. Ja, ja. Wow, dürfte nicht hinfallen. Ne? Ja. Schotter. Wow. Da hatten die Vereine kein Geld. Aber Schotter. Schott, Schott, Schott. Tja, gut. Alle hungrig genug? Mhm. Es gibt da diesen Öko-Ding da. Du meinst den Bio? Wo ist der Bio? Mani, der Freund. Weißt du noch, wie der heißt? Nee. Und Potter ist? Mhm. Ich bin weg. Der noch kein Bio, das ist ein. Da ist aber auch mittags am besten. Koch. Der hat jeder weiß, dass er gut ist. Keiner weiß, wo er ist. Ja. Okay. Doch, doch, wir haben eine Karte. Der Arme der Karte. Ja, da. Was ist das? Zeig mal. Was ist das? Das ist der Rand. Hier, wie geht das? Das nimmt ja fast.